Versprechen, gegeben an einen fernen Freund. Die Wahrheit muss raus. Sie gibt nur einem ihrer eigenen Lieder nach. Hey, du wirst diese Stimme nie wieder hören. Sonntagabend. Pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. So gut wie abends. Ja, hallo. Ich darf mal meine Kollegen hier vorstellen. Ich habe hier Putin und Putin und nochmal Putin. Welcher Putin bin ich? Putin. Ja. Ich war noch nie, ich bin noch nicht mal irgendwie in Russland, nicht mal in der Nähe gewesen. Ich auch nicht. Wie komme ich zu dem Putin? Ja, das war doch hier. Na, Joe Biden hat doch irgendwie Zelensky Putin genannt. Oder als Putin vorgestellt. Ja, man kann ja schon mal durcheinander kommen, ne? Ja, und er hat doch aber auch Trump seinen Vizepräsidenten oder so genannt. Hat er auch genannt, ja. Vizepräsident Trump, er hat ihn sehr gut ausgewählt, oder sie. Ich war aber dann gestern doch überrascht, nachts, als er seine erste Stellungnahme vor Kameras gegeben hat, da fühlte sich der Mann relativ aufgeräumt an. Verrückt, ja, aber das irgendwie. Ist auch nachts, also nachts bist du ja auch fitter. Also meinst du, dass er vorher vielleicht schon einen ausgesaugt hat und dann... Wow. Ja. Aber bevor wir zu Amerika kommen, gibt es in der EU ja noch genug Gräueltaten zu besprechen, habe ich gehört. Ja. Ja, genau, also hier die Frau Vestager von der Partei Radikale Linke aus Dänemark, die aus irgendwelchen Gründen in dieser liberalen Demokratenallianz im Europäischen Parlament sitzt, hat hier gesagt, dass X nicht mit den das schwarze Auge Ding übereinstimmt. Oder nee, wie heißt das? Digital Service Act. Weil nicht genug Transparenz verfügbar ist. Und es schickt die User auf die falsche Bahn und gibt nicht genug Leitplanke, Ideologie. Leitplanken, ja, okay. Und also nach wenn du 1000 Benutzer hast von der Internetseite, musst du das einrichten, dass ein Polizeiapparat jederzeit ohne dass es die Person selber merkt, sämtliche Daten abgreifen kann, die die Person auf die Internetseite hochlädt, und da Elon eine App hat, die 1001 Benutzer hat. Der kommt ja nicht mehr drüber rum. Ja, und die digitalen Researcher, also Leute wie hier der Luca Hammer mit ihren tollen Grafiken, die haben ja keinen Zugriff mehr, weil sie die API ausgeschaltet haben, weil die ja nur Geld kostet. Und das mögen wir ja nicht, und deswegen haben wir das in den Digital Service Act reingeschrieben, dass das wieder sein muss, weil sonst kann ja Luca Hammer keine Grafik mehr machen über Rechtsextreme, die Don Alfonso folgen, angeblich. Aber du kannst doch Web scrappen. Also eine API brauchst du, wenn du die Zustimmung von der Plattform haben möchtest, aber du kannst mit einem Web-Scrapper genau dasselbe machen, nur halt, dass die Plattform dich dafür nicht mag und vielleicht deine IP sperrt oder so, und dann kannst du IP-Hopping betreiben. Also die Grundidee, dass du auf die API angewiesen bist, die stelle ich in Abrede. Also ja, ob der Luca Hammer das aber hinkriegt. Er kennt ja das auch nicht einfach. Ja, da stelle ich mir auch wesentlich mehr Aufwand vor, weil wenn du wirklich so eine Netzwerkanalyse machen willst und gesehen willst, wer wem folgt und so, da musst du ja schon sehr viele Sachen da aufrufen, weil diese Folgeliste, die lädt sich ja auch nicht in einem Rutsch, sondern musst du dann mehrfach irgendwie, bis du da alle Seiten irgendwie hast. Das ist bestimmt nicht so einfach. Ja, aber ich frage mich im Vergleich zu Facebook. Facebook ist ja noch isolierter wie jetzt X. X ist isolierter geworden unter Musk. Ja, Facebook hat ja aber diese ganze Graph-API für die Werbetreibenden gegen Geld. Aber ist das nicht so ein bisschen so, als würden wir uns gerade drüber unterhalten, wie Autos besteuert werden? Dann würden wir sagen, also Kutschen, in dem Fall Facebook, Kutschen müssen ja auch besteuert werden. Ja, genau. Was für eine Bedeutung hat Facebook noch in Wirklichkeit? Hat das noch eine Bedeutung? Die haben über 3 Milliarden tägliche Benutzer, Facebook. Ja, und Instagram Ja, gut, wahrscheinlich. okay, Meta Ja. als sowas schon, ja, aber also Facebook. Ja, das heißt dann Benutzer, das sind aber auch irgendwelche Automatikfunktionen, wo dann, weiß ich nicht, automatisch irgendwie ein Video weiterempfohlen wird auf Facebook oder so. Das ist ja nicht wirklich Nutzung, oder? Auf jeden Fall hat Elon Musk behauptet, dass ein geheimer Deal angeboten wurde, den andere Plattformen angenommen hätten oder die anderen Plattformen, wie er hier sagt. Und dass man also ruhig bleibt und die Leute zensiert, ohne es irgendjemandem mitzuteilen. Und dann würde es kein Ordnungsgeld hier geben. Wie unterscheidet sich dieser Deal von dem Deal mit den amerikanischen Geheimdiensten, die jede große Plattform einen guten Haufen Geld hinschieben dafür, dass sie ein Backend-Panel bekommen zum totalen Zugriff? Das würde mich interessieren. Also hier geht es ja um vordergründige Zensur, aber um hintergründige, ja, Intelligence Operations, das hat ja jede Plattform von gewisser Größe. Du kriegst ja auch einen Haufen Geld dafür. Und das ist tatsächlich bei der Start-up-Entwicklung sozusagen eine quantifizierbare Größe, dass du nur so und so viele Benutzer haben musst. Und dann meldet sich automatisch jemand von den Alphabet-Organisationen bei dir und sagt, können Sie mir mal ein Backend-Panel machen? Und dadurch kriegst du ja auch Geld. Also, da frage ich mich dann, wieso die in ihrem Dealmaking gescheitert sind. Also, was sie denn nicht angeboten haben. Also. Ja gut, ich meine, Musk möchte das ja auch einfach grundsätzlich nicht. Also ich glaube, weiß nicht, ob man ihm was anbieten kann, dass er das nicht macht. Ich meine, mit so einer Sache wie Starlink und Twitter als wirklich Rückzugsort für die letzten Leute, die noch freie Meinungsäußerung wollen, das ist ein ziemlich gutes Geschäftsmodell, ne? Ja. Wenn du lokal gesperrt wirst und man dir irgendwie dein Sozialkonto so weit runterstuft, dass du nicht mehr ins Internet darfst, kannst du dir immer noch auf dem Schwarzmarkt so ein Ding besorgen und weiter twittern. Ne? Also, Ja, in Zukunft ich dann auch verstehe nur schon, außerhalb was der er EU will. Ja, aber im Weltraum. das kann er nicht verhindern. Wie will er das verhindern? Ja, kann er auch nicht. Ist eine einzelne Person, er hat auch seine Sachzwänge. Also, ich finde es auf jeden Fall gut, dass er in der vordergründigen Schlacht um die Meinungsfreiheit, dass er da seinen Mann stellt. Also, das ist auf jeden Fall gut. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Donald Trump. Bang, Und ich bang. habe hier mal exemplarisch, weil es geht ja gerade diese merkwürdigen Überschriften rum, und hier ist eine vom Spiegel: Donald Trump nach Schussgeräuschen bei Wahlkampfveranstaltungen mit Blut am Ohr evakuiert. Also diese komischen Formulierungen, da gab es ja schon viele jetzt irgendwie heute. Das klingt, als wenn einer Blut ans Ohr geschossen hätte. Oder auch diese anderen Sachen nach Zwischenfall bei Wahlveranstaltungen, habe ich irgendwo Ja, gelesen. zwischen, Zwischenfall. das ist so gut. Ja, Also es. man kann praktisch die Angst riechen, dass man als erster sowas wie ein Attentat oder sowas in Deutschland und dann kommen die alle anderen und sagen, warum hast du das so geframed? Das kann Ja, doch nicht kann gut sein. sein, Bist ja. du blöd? Hast du auch noch Mitleid gezeigt in deinem Artikel? Wie kannst du denn das machen? Ja, und für mich Ja. klingen diese Sachen auch irgendwie so nach KI-Prompts. So, jetzt würde man ein Ja. Bild generiert haben wollen und dann schreibt man rein: Donald Trump nach Schussgeräuschen bei Wahlkampfveranstaltungen mit Blut am Ohr evakuiert, damit alles irgendwie mit reinkommt in das Bild. Ja, also. Ist ein guter, ziemlich guter Take, würde ich so unterschreiben. Also liest sich KI generiert. Also Es ich habe heute Nachmittag. liest sich so wie so ein Prompt, den man eingibt und man ein Bild dann irgendwie davon generiert kriegt oder so von der KI. Das meine ich Ja. damit. Ich habe heute Nachmittag meine Zeit damit verbracht, ein paar Analogien unter Twittern wie die Tagesschau, Hashtag Twittern wie die Tagesschau auf X zu machen. Zum Ja, das war Beispiel gut. hohe Temperaturen in Pompeji überraschen Einwohner und Touristen oder Troja bei Meinungsverschiedenheiten beschädigt oder Krakatau 1883, die Anwohner berichten von einem lauten Geräusch. Also Ja. die Tagesschau hatte, also ich habe gestern, wollte eigentlich ins Bett und dann dachte ich erst so beim Hingucken so, du siehst nicht richtig. Da habe ich nochmal hingeguckt, das war dieses Bild, wo er da steht mit dem Blut im Gesicht. Ich dachte so, okay, das war's mit dem Schlafen dann. Und die Tagesschau hatte zu der Zeit einen Artikel oben, da war also dieses Bild zu sehen, wie er sich das Ohr hält und Blut im ganzen Gesicht hat. Und unten drunter stand, in der Bildunterschrift stand, ob Präsident Trump dabei verletzt worden ist, ist noch unklar. Also Ja, das. weil wenn Blut läuft, ist es generell nicht unbedingt eindeutig für einen Journalisten zu unterscheiden, ob das jetzt gutes oder schlechtes Blut ist. Und je nachdem, wie man das dann einordnet, narrativmäßig, wir dürfen da nicht vergessen, dass wir in Deutschland eine plus 90-prozentige negative Berichterstattung zu Trump haben, da darf man dem perfekten Übel, dem perfekten Bösen, was Trump personifiziert, natürlich keinerlei Sympathie dem Teufel übertragen, dass er während einer Rallye angeschossen worden ist. Also, und ich weiß nicht, also das Ohr ist ja relativ knapp am Kopf dran. Also Ja. theoretisch. Also, Also hätte der in wir eine kennen. andere Richtung geguckt und den Kopf vielleicht quer statt längs gehalten, hätte er tot sein können, wie der Mann, der wohl hinter ihm auf der Tribüne an der Seite saß, den der Täter wohl in den Kopf geschossen hat, nach den Augenzeugenberichten. Ich meine, darf man nicht vergessen, ein Mensch, der dort einfach nur dem Trump zuhören wollte, ist tot. Zwei Menschen sind wohl mit ernsthaften Verletzungen in die Krankenhäuser gebracht worden. Ein Haufen Leute sind wahrscheinlich für ihr Leben traumatisiert nach der Nummer und gehen vielleicht nicht mehr auf Veranstaltungen oder Konzerte oder irgendwas, was ihnen vorher Spaß gemacht hat. Ja, Ja. wird die Berichterstattung da vorher eine Rolle gespielt hat, dass sowas überhaupt passiert? Das Ja, darf ja auch damit. nicht Ja, können wir gleich hinterfragt noch drüber werden, reden. Wir haben ja gleich noch ne? Beispiele dafür. Ja, das darf man nicht fragen. Ich freue mich schon auch darauf, dass wir jetzt wieder Leute mit Alzheimer inkludieren in die Show. Das finde ich sehr gut. Also ich freue mich Vielfalt schon ist auf das. Stärke. Ha? Wie gesagt, Vielfalt ist Stärke. ich möchte nicht die Lanze für ihn brechen im Präsidentschaftswahlkampf, aber die Reaktion gestern auf das Attentat war top. So erwarte ich das von einem Statesman. Er hat erstens mal den Trump beim Vornamen genannt, hat gesagt, I tried to reach Donald, but he was busy with his doctors. Er hat gesagt, das ist sick und hat das auch nochmal wiederholt, it's sick. Ja, so darf demokratischer Kampf nicht ausgetragen werden. Ich meine, er hat vorher irgendwo bei einer Veranstaltung gesagt, man muss ihm ein Fadenkreuz auf den Rücken malen. Das ist so ähnlich wie, wir werden sie jagen. Aber wir sind natürlich hier bei dem heiligen Gral unserer Freunde gegen Hass und Hetze, ne? Aus Worten werden Taten. Und ich glaube nicht, dass die Freunde von der Fraktion, die das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen, dass aus Worten Taten werden, auch nur für 5 Pfennig verstehen, dass das hier gerade passiert ist. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, mutmaßlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Aber dass du mir erzählst, dass der Alzheimer-Patient gut reagiert hat, das hat mich gefreut. Also das zeigt, dass der fundamentale Respekt für die Demokratie und die gewaltfreie Übergabe von einem Machtzentrum zum anderen noch teilweise intakt ist, auch wenn natürlich die Unkündbarkeit von Beamten die Demokratie bereits seit vielen Jahrzehnten stark ausgehöhlt hat. Also, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also, auch Ich wenn es jetzt. weiß, wir können an der Stelle mal unseren Donnerstagsstream schillen. Der hieß die bunten Fische der Investigativsee. Und wir haben uns da einen hochnäsigen, und ich möchte jetzt keine Schimpfworte benutzen, von Korrektiv angesehen, der uns genau diese Sachen noch erzählt hat. Einer von den Leuten, die Frau von Storch eine Torte ins Gesicht gehauen haben. Und eine Torte ist ja auch nichts anderes als, schau mal, ich kann an dich ran. Ja. Ja, also. Der praktisch dem noch, also der halt auch die AfD auf eine Weise dämonisiert hat, dass man meinen könnte, man sei zum Tyrannenmord berufen. Ja, das Und perfekte Übel. ich bedenke mal, dass auch der Täter, der hier auf Trump geschossen hat, dass der auch halt über die ständige Dämonisierung und jetzt war gerade ein Cover drauf, wo er auf braunem Hintergrund irgendwie als Hitler stilisiert war in Na klar. Amerika, all diese Dinge. Die machen was mit einfachen Gemütern. Ja. Stephen King hat heute auch wieder irgend sowas rausgehauen. Ich habe ihm drunter geschrieben, Onkel Stephen, ich mag dich sehr, schon seit 40 Jahren, aber ist es nicht an der Zeit, jetzt vielleicht drüber nachzudenken, wie auch deine Worte auf solchen Plattformen hier zu dieser Tat beigetragen haben? Ja, wobei Stephen King, der hat ja auch Brain Damage und er hat die ersten, nach seinem ersten Erfolg Carrie, saß er ja irgendwie 6 Jahre lang betrunken an seinem Schreibtisch und hat sich das Hirn weggesoffen. Ja, aber er schreibt immer noch wunderbare Sachen, also aber kann er man schreibt nicht meckern. Das will ich nicht in Abrede stellen, dass er wunderbare Sachen schreibt, aber was ich meine, Stephen King ist per se nicht unbedingt der ideale Kommentator für Dinge, die wahr sind, also weil er einfach Fiction-Autor ist, also weil er in einer anderen Welt leben muss. Ja, aber er hat nun mal einen weltweit gelesenen Twitter-Account und er hat übel gegen Trump vom Leder gezogen. Und ich finde gerade halt auch Menschen, die auf dieser Mainstream-Welle reiten, müssen sich den Schuh jetzt anziehen. Sonst kann man im übertragenen Sinne einem Höcke oder sonst dem halt auch nicht irgendwie irgendwas anlasten. Was in Deutschland, also verstehst du, man muss dieses Ausworten werden. Ja, die Leute denken. Das ist auch nur gegen den Faschismus und die Leute sind doch die Faschisten und wir sind doch nicht die Faschisten, also jetzt aus der Sicht von den Kulturmarxisten und Kollegen. Ja, und da sind wir auch hier bei diesem Thema. Also gestern wurde schon angekündigt, dass wieder eine Folge vom Presseclub, jetzt die zweite Woche in Folge mit einer bekennenden oder, sag ich mal, ziemlich offensichtlichen Marxistin. Letzte Woche war ja der marxistische Buchautor da, diese Woche war es Frau Brockschmidt. Und da habe ich mir schon gedacht, und da war ja noch nicht klar, dass das wird ja live ist eine Live-Sendung. Und da war ja klar, dass es da heute auch um das Attentat jetzt gehen würde, was in der Nacht davor ja passiert ist. Und da habe ich mir schon gedacht, oha, also ich meine, Frau Brockschmidt und dann diese Geschichte, weil Frau Brockschmidt ist ja auch prädestiniert für dieses Ding, dass das alles böse ist und faschistisch und wir alle sterben müssen, die Menschen leiden, gibt uns Macht. Und am besten den Trump wegmachen, weil Faschismus und wehret den Anfängen und bla bla. Ja, und da habe ich hier mal einen Ausschnitt vorbereitet. Ich habe gerade geschaut, also die Vermarktung läuft schon. Also man kann schon T-Shirts kaufen online mit dem Foto, wo er also blutüberströmt die Faust in den Himmel reckt. Und das wird natürlich auch gerade unter dem religiösen Teil seiner Anhänger, dieses Märtyrer-Narrativ, was verkauft er das selber? Verkauft er das selber, Annika? Das sah für mich, ich habe das auch auf Twitter gesehen, sah aus wie ein cleverer Geschäftsmann, der seinen T-Shirt-Drucker angeworfen hat am Morgen danach und gesagt hat, davon verkaufe ich ein paar. Ja gut, sie hat jetzt auch nicht gesagt, dass er das selber verkauft, aber es geht ja nur um die Anhänger von ihm. Umgeben hat und was er vor allem in diesem Wahlkampf noch mal viel stärker aufgegriffen hat als noch 2016. Ich bin der Auserwählte, ich bin diese Vergeltungsfigur, dazu passt dieses Bild natürlich. Gleichzeitig muss man eben auch aufzeigen, dass das, was da von Seiten der Republikaner gerade kommt, wirklich so eine Art politisches Gaslighting ist. Ne? Also das Argument ist, politisches Gaslighting? Also es wird versucht, dieses Narrativ zu verändern, indem man sagt, weil ihr Demokraten Donald Trump als Gefahr für die Demokratie bezeichnet, deswegen ist er erschossen worden. Das ist ein Attentat auf ihn. Ich wollte schon sagen, hat sie noch andere Informationen, die wir noch nicht haben? Also nur weil wir sagen, er ist der Teufel und ihr euch an ihm rächt, heißt es nicht, dass wir dran schuld sind. So wie ihr das macht. Gründe. Weil gute Gründe sogar, plus extra Gründe. Aber das ist natürlich insofern ein Fehlschluss, als dass es suggeriert, dass Donald Trump keine Gefahr für die Demokratie ist. Und aber das wird Republikanern mit Sicherheit sehr nützen. Und ja, ich glaube, für seine Inszenierung im Parteitag kann man erwarten, dass das unter diesem Attentat... Brockschmidt, da sind Leute gestorben. Ja. Da sind Leute gestorben und du bist so krank, dass du deinem Gegner unterstellst, er würde das jetzt so, oh ja klar, sind ein paar Leute gestorben, aber guck mal, geilo. Ja, aber da können wir mal richtig im Wahlkampf von profitieren. Moment, sie hat eben auch auf den Typen gezeigt, weil da ging es irgendwie gerade darum und der hat halt gemutmaßt, dass Trump dann jetzt sagen wird, irgendwie so, ja, ihr habt mich nicht gekriegt und so und tralala. Und das ist das sein gutes Recht? Ja. Ist doch sein fucking gutes Recht, das zu sagen und das auszunutzen. Also steht ja jetzt bevor, irgendwie ab Montag fängt das wohl an, jetzt hier dieser Nominierungsparteitag von den Republikanern. Und deswegen haben die darüber halt gemutmaßt. Also die Frage war halt eben, welche Rolle wird das da spielen? Und der einzige Herr am Tisch hat halt gemeint, dass sie wahrscheinlich jetzt die Rede umschreiben werden, war glaube ich seine Formulierung, und dass sie das irgendwie heroisch irgendwie da mit Wagstücken und ja, ich meine, macht die andere Seite doch genauso, das zu nutzen. Überhaupt noch auch andauernd, die AfD wäre schuld, wenn eben was passiert, oder man müsse gegen rechts demonstrieren, wenn irgendein Araber wieder was macht oder so, ne? Es ist die Us versus Them Mentalität, und dass dem linken Lager das nicht auffällt, dass du auch einen Kollateralschaden hast, ist ganz normal der linken Strategie empfunden, dass du nun mal, um ein Omelett zu machen, ein paar Eier zerbrechen musst. Ja, Antifaschismus. Wie ist der Spruch? Antifaschismus ist keine Metapher oder irgendwie so? Oder ist Handarbeit? Genau, ja. Bei Demos ist es vollkommen normal, du schickst ein paar durchgeknallte, wahre Gläubige ganz nach vorne, die im Idealfall nur verhaftet werden, vielleicht stirbt einer, und genau auf diesen Tod kannst du die Menge richtig in Ekstase bringen. Das ist prinzipielle linke Taktik einfach. Der Wingo erinnert daran, dass nach dem Mord an Walter Lübcke zum Beispiel auch die Frau Steinbach und andere persönlich sogar verantwortlich gemacht worden sind von Kommentatoren und Medien, ne? Erinnert, und da haben Sie ja gesagt hier in der Runde bei Phoenix, dass diese Denkungsweise doch völlig hohl wäre oder sowas. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das nein, war. Nein, die ist nicht hohl, die ist inhärent zum linken Denken. Die haben einfach andere Grundprinzipien nach dem. Ja, aber mir schien das schon so, als wenn sie das für sich irgendwie beanspruchen können, aber für die anderen irgendwie schwer verurteilen. Das ist ja genau, genau. Wir haben seit 8 Jahren einen Stream, der genau auf dem Prinzip It's okay when we do it aufbaut. Das sehen wir ja immer wieder, dass das die Grundmaxime ist, die Grundlinie, an die sie sich immer zurückziehen können. Wir haben das doch wegen Gerechtigkeit gemacht. Wir haben das doch alles, wir haben doch die ganzen Leute in den Holodomor getrieben, weil wir mehr Platz für die arbeitende Bevölkerung haben wollten. Oder was auch immer. Wir hatten gute Absichten, genau. Und ihr habt böse Absichten, und das unterscheidet uns. Wenn bei uns halt auch Leute sterben, ist das Kollateralschaden. Ja? Jeder Gemesserte tut uns leid, aber wir brauchen eben Vielfalt. Ja, also das ist total frech, dass sie hier ankommt mit von wegen Gaslighting, weil das ist ja umgekehrt, ist es ja genauso. Also das ist ja gerade das, was sie die ganze Zeit betreiben. Irgendwie meinen, ja, das ist doch alles nur Inszenierung, die jetzt ja auch immer noch betreiben. Indem sie halt eben sagen, so, ja, nee, wir haben doch überhaupt nichts damit zu tun, und das hat doch überhaupt gar nichts mit nichts zu tun. Und auf der anderen Seite, ja, das ist hier, die Welt geht unter, jetzt hier wird alles jetzt, also die reden doch die ganze Zeit so, als wäre jetzt Amerika am Ende quasi. Als würde es da, wenn der jetzt gewählt wird, keine Demokratie mehr geben oder so. Ich meine, dabei haben wir doch schon 4 Jahre von dem Mann gehabt. Ja, und das ist totalitäres Phrasing. Die versuchen, die Wahl verzweifelt zu gewinnen, indem sie den Trump als Antidemokraten darstellen, und die Demokratie stirbt in der Dunkelheit, sobald der Alzheimer-Patient nicht wieder gewählt wird. Ja, dann wird noch ein paar Mal irgendwie darüber gesprochen, dass sie diese Gouverneurin von Michigan irgendwie entführen wollten. Und da habe ich Bilder von diesen Leuten gesehen. Also ich weiß nicht, ob die aus irgendeiner Sekte sind oder so, aber die sehen eigentlich aus wie, ja, die haben so riesige Bärte und so, diese Typen, also die sind auf jeden Fall nicht normal irgendwie. Also machst du Normalität an der Länge des Bartes auswendig? Nein, Quatsch. Ja, aber es sind keine, also die sehen halt auch schon so ein bisschen Psycho aus, das sind keine normalen politischen irgendwie Anhänger von irgendwem oder so. Ja, die irgendwie wollen, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben oder so. Also, na, und weiß der Himmel, was die da irgendwie für Ideen haben, warum sie die irgendwie entführen mussten oder so, habe ich mich nicht näher mit beschäftigt. Und dann geht es natürlich noch um die ganzen anderen Leute, die man irgendwie aufstellen könnte statt Biden. Da waren sie sich jetzt wenigstens irgendwie halbwegs einig, dass der im Endeffekt nicht kein guter Kandidat mehr ist. Aber haben das auch so hingetan, so nach dem Motto, ja, ist uns ja jetzt klar geworden und so. Aber dass es bis vor kurzem noch als totaler Quatsch irgendwie galt, dass der Mann irgendwie ein Problem hat, und das ignoriert man dann mal schön weg. Ne? Jetzt ist es irgendwie hier, das Overton Window ist weit genug, jetzt hat es irgendwie jeder mitbekommen. Jetzt kann es keiner mehr leugnen, dass es da ein Problem gibt. Da haben sie irgendwie von George Clooney geredet, der jetzt irgendwie New York Times Op-Ed geschrieben hat oder so angeblich. wo er irgendwie auch gesagt hat, dass Biden irgendwie immer so drauf ist und das nicht eine Ausnahme war oder so. Und das ist dann so, da ist es dann erlaubt. Ne? Dann kannst du dann sagen, so, ja, okay, der heilige Joe ist vielleicht doch nicht so gut. Und den ganzen anderen Scheißdreck, der beim letzten Mal eigentlich schon bekannt war und so, sein Geschnüffel an irgendwelchen Frauen und so ein Zeug. Jo. Aber es ist bis heute nicht bei denen irgendwie angekommen. Es gibt tausend Dinge, von denen die überhaupt keine Ahnung haben, die auch vollkommen offensichtlich sind und keine Theorien von irgendwem. Aber da kommen die halt nie hin. Und dann war es halt auch noch so, also sie haben noch zugeschaltet, so eine Korrespondentin aus Washington, und an die ging dann direkt erstmal irgendwie die Frage, so, ja, wird denn jetzt das, also sie sind alle davon ausgegangen, dass Trump jetzt natürlich das zur Radikalisierung von irgendwelchen Leuten oder so benutzt. Das war natürlich klar, aber die natürlich sind für gar keine Radikalisierung irgendwie verantwortlich. Und die haben dann, ne, also der Biden, der hat das ja jetzt alles versöhnlich gemacht, und der ist ja versöhnlich und so, und die Demokraten sind ja so versöhnlich. Und dann ist aber nur die Frage, was machen die Republikaner jetzt, wie werden die das jetzt ausschlachten, wie werden die jetzt Leute aufhetzen und so weiter. So wurde das direkt alles präsentiert irgendwie. Als wären das jetzt die zwei Dinge, die da auf jeden Fall passieren, weil das ist ja, und dann auch immer wieder Narrativ, dies Narrativ, das Narrativ hier. Und da merkst du halt eben auch, dass die das genau wissen, dass die ganze Welt in deren Sicht nur eine Kombination aus irgendwelchen Märchengeschichten ist, die man sich so hinstreckt, dass die Leute, die man richtig findet, da am Ende dann gut bei rauskommen. Ja, genau. Und dann gab es noch eine Scherkachel mit, gibt es ja immer im Nachhinein vom Presseclub immer noch diese Scherkacheln. Und da haben sie die Brockschmidt dann zitiert mit irgendwie, ja, der Ehemann von Nancy Pelosi hat ja auch einen Schädel eingeschlagen gekriegt, also sollen die Republikaner mal nicht so tun, als würden die irgendwie nicht die Leute aufstacheln. Wollen die so jetzt so ein Blutrachesystem oder was? Einer von deinen kriegt auf den Schädel gehauen, dafür darf einer von meinen auf einen von deinen schießen, oder? Von den nein, wir sind ja noch nicht mal der Meinung, dass also die große Politikexpertin Mareile Ide hat ja auch irgendwie gemeint, dass der ja bei den Republikanern registriert wäre. Das gab es auch laut Medienberichten, sei der irgendwie registrierter Republikaner-Wähler, und von daher ist es ja dann gar keiner von denen, weil die würden ja nie im Leben nicht drauf kommen. Ja. Warten wir mal ab, ob es sowas wie ein Manifest oder ähnliches ist. Ja, aber so ist es auf jeden Fall nicht mit diesem einer von meinen, einer von deinen, weil die sehen ihn ja sowieso nicht als einen von ihnen. Also, aber er hat auch den Demokraten gespendet, $15. Ja, irgendwie, das haben sie auch gesagt, ja. Ja. Also ist ganz, ja, wobei eine 15-Dollar-Spende kann auch eine Ablenkung sein. Auf jeden Fall hat sie den Typen als Rechtsextremisten bezeichnet, der hier dem Ehemann von der Nancy Pelosi einen übergezogen hat. Und soweit ich weiß, war das irgendwie so ein Hippie-Nudisten-Typ mit psychologischen Problemen, der in San Francisco auf der Straße gelebt hat, wie so viele andere Leute. Und bei denen da irgendwie eingebrochen ist, um irgendwo einzubrechen, und nur keine Ahnung hat, bei wem er da einbricht. So. Also vollkommen unpolitisch. Ja, fragt sich auch, wer da regiert in San Francisco. Und der Teufel. Bestimmt die Republikaner. Ja, in der Runde haben sie am Ende noch spekuliert über Bürgerkrieg, so ungefähr, wenn der Biden dann käme, glaube ich. Das fand ich auch so peinlich, als wenn die Leute dann so abdrehen würden. Haben sie beim letzten Mal auch nicht gemacht. Grayscale Civil War, würde ich sagen, anstatt Bürgerkrieg. Grauzonenbürgerkrieg. Das hört sich viel besser an. Ja, also es ist ja im Endeffekt so, dass so eine Art kalter Bürgerkrieg in Amerika schon seit einer Weile stattfindet, weil die Leute ja irgendwie in zwei verschiedenen Realitäten leben und sich nichts mehr schenken. Also. Und die Polarisierung hat aber auch schon in den 70er Jahren angefangen. Du hattest früher noch Demokraten und Republikaner, die abends miteinander noch essen gegangen sind, obwohl sie ihre Unterschiede hatten, und das ist nach und nach aufgekündigt worden. Und als du in den 10er Jahren, also vor 15 Jahren, die Intersektionalitätsvokabeln dann auch noch in den Mainstream hat einfließen lassen, wurde die bereits vorhandene Polarisierung. Okay, jetzt bist du irgendwie rausgedroppt, Abel. Okay, schlechte Verbindung, ja, gut. Passieren. Ja, und am Ende, diese Zuschauerfragen waren auch total verstrahlt. Da hat der eine irgendwie gesagt, so, ja, es ist ja alles zu verurteilen, aber man muss ja schon, so wie sie ja eben auch gesagt hat, noch darauf hinweisen, dass der Donald Trump ja auch so schlecht für die Demokratie ist. Mit anderen Worten, ja. Also so scheiße wäre das ja gar nicht, wenn der jetzt nicht mehr antreten dürfte oder so. Ja, sicher, der eine hat das doch auch mit der anderen verglichen. Ja, ja, genau, das war auch. Vorher ja. Hätte abschießen sollen, deswegen genau. Müsste man jetzt auch vor den Trump abschießen. Ja gut, aber man hat ja Erfahrung. Ja, dann dachte ich schon so, ja, okay, Moderatorin, was machst du jetzt? Und der hat das dann irgendwie so abgebiegelt mit, ja, na, das darf man natürlich nicht vergleichen. ja, was ist, wenn vor gut vier gerettet. Jahren ein Wirtschaftswissenschaftler mit Zukunftsvisionen irgendwie eine Bombe in das Kabinett geschmuggelt hätte, weil er gesehen hat, auf welchem Weg Deutschland ist? Wäre das dann auch irgendwie gerechtfertigt in den Köpfen solcher Leute? Oh, du bringst mich auf Ideen, Mars. Und der eine, der einzige Mann da in der Gruppe hat auch irgendwie mit deutscher Geschichte angefangen. Und das war dann irgendwie so in dem Zusammenhang, wenn ich das richtig verstanden habe, so nach dem Motto, ja, so als ob Trump das jetzt benutzen würde, um irgendwie zu sagen, ich muss mich ja jetzt hier schützen und deswegen wird die Demokratie ausgehebelt oder so. So habe ich das verstanden. Es war nicht so ganz klar, wie er das meinte, als er da irgendwie von deutscher Geschichte angefangen hat. Das war irgendwie so der Zusammenhang, ging irgendwie so in die Richtung. Fand ich auch komisch. Ja gut, aber der Bezug auf die deutsche Geschichte ist ja auch nur ein Buhmann. Also ich meine, die Amerikaner haben ja selber Erfahrung damit, dass ein Präsident erschossen wird. Also du hast ein Präsidentschaftskandidat am Rumlaufen, der davon erzählt, dass der CIA seinen Vater erschossen hat. Also der kommt zwar nicht so häufig in der Presse, der wird aber auch herumgeführt in den Medien. Also kommt zwar bei uns nicht an, ist aber Teil des Wahlkampfes. Ja, ja, gibt es so einige Kandidaten. Der gute Cornel West, den ich mal getroffen habe, ist ja auch Kandidat. Er ist auch Kandidat, oh geil. Für den wäre ich sogar einfach nur, um zu gucken, was passiert. Oh Gott, nee, bloß nicht. Der hat letztens, als ich war, reite den Tiger, gib mir Chaos. Der ist bei Al Jazeera Englisch, ist der aufgetreten, da featuren die den. Ja, Al Jazeera ist gut. Ja, kann wir natürlich auch von seinen Precious Palestinians anfangen und so. Um die alten Machtstrukturen aufzuweichen. Was? Ja, also, das war auf jeden Fall keine gute Folge von diesem Presseclub. Ich verstehe nicht, warum diese Marxisten überhaupt eingeladen werden. Weil ich habe ja... Das sind One-Trick-Ponys. Die haben eine bestimmte Linse auf die Realität und die sagen mit hoher Wahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit eine bestimmte Linse der Realität auf und werden deswegen als lebendige Soundbites eingeladen, deren Voraussagen aber so gut wie nie eintreffen, weil es eben One-Trick-Ponys sind, weil sie sich auf ein mentales Konstrukt der Analyse von Realität derart verstrickt haben, dass sie unfähig sind, überhaupt normal zu sprechen. Zwar fähig im Alltag normal zu leben, aber in Sachen politischer Analyse vollkommen wertlose Müllmenschen mit null Input, der tatsächlich wert ist, irgendwo gesendet zu werden. Außer es geht nicht primär darum, die Leute zu informieren, sondern halt ein One-Trick-Pony zu haben, was halt unterhaltsam ist, aber halt keinen Mehrwert hat. Das ist wie, keine Ahnung, McDonalds-Essen einfach. Ja, dass sie das jetzt aber bei den Gästen, die dann anrufen, auch schon geschafft haben und so gut geschafft haben. Manchmal früher ist er noch ab und zu einer durchgerutscht. Das fand ich schon ein bisschen krass. Also da war überhaupt keine Gegenstimme mehr. Da haben wir alle nur noch irgendwie den Hitler-Vergleich sozusagen da aufrechterhalten und das Böse von Trump gesehen. Ich weiß gar nicht, was da gemeint ist in Wirklichkeit. Ich weiß nicht. Ich habe zwar mitgekriegt, dass Trump zum Beispiel die Unternehmenssteuern stark gesenkt hat, so, das kann man durchaus kritisieren, aber es ist ja nicht faschistisch oder sowas. Na, in deren Auge ja schon. In deren Auge ist ja freier Freiheit und freier Markt und alles, was nicht staatlich ist, ist in deren Auge ja generell faschistisch, obwohl das das verdammte Gegenteil von Faschismus ist. Ja, und ein Republikaner, der Steuern senkt, das ist so ungefähr wie ein Vogel, der zwitschert. Ja. Ich habe aber noch zum Beispiel einen Beitrag auf NTV gesehen mit einem Experten, der sich dann, also der praktisch kritisiert hat, dass Trump diese Pose gemacht hat auch, die wir jetzt im Hintergrund auf dem Bild sehen, der sich da so, er hätte das ja ausgenutzt, diese Situation, indem er sich in dieser Pose hat fotografieren lassen. Ja, und natürlich, warum sollte er das nicht ausnutzen? Er wird angeschossen und er steht wieder auf und reckt die Faust zum Himmel in einem Act of Defiance, I'm stronger, I'm the leader, vote for me. Das Dümmste, was er hätte machen können, ist auf dem Boden rumkriechen und anfangen zu weinen. Oh Gott, mein Ohr wurde verletzt. Ich bin eine Heulsuse. Ein echter Mann steht wieder auf und sagt, hier bin ich, hier stehe ich. Ja. Nachdem die, Moment mal, nachdem seine Jungs im Knopf im Ohr hatten, dass der Sniper tot ist. Ja, genau. Ne, da muss man schon, also, sonst wäre der auch unten geblieben. Ja, ja, das stimmt. Also, ja. Der Fico aus hier der Slowakei, der hat gesagt, das sei praktisch eine Kopie des Attentats auf ihn. Und das Playbook sei immer dasselbe. Man versucht, die Leute halt politisch zu zerstören. Und wenn das nicht funktioniert, hetzt man mit Hilfe der Medien Leute auf, bis irgendeiner durchdreht. Also auch wieder hier. Ja, ich glaube, da sollte man mal ein Wort verfinden. Stochastischer Terrorismus. Ja, ich wollte sagen, genau. Es ist der stochastische Terrorismus nach Frau Kracher, der sich hier manifestiert im Endeffekt. Und jetzt wäre halt eben, wie genau wie bei der Sache mit den aus Worten werden Torten oder Taten, genauso wäre jetzt hier der Zeitpunkt gekommen, für die Linke und die Woke-Fraktion in die Reflexion zu gehen. Ja, und zwar bei allen. Haben wir das herbeigeredet? Reden wir vielleicht auch andere Sachen herbei? Weil der Trick beim stochastischen Terrorismus ist ja, dass man das immer wieder weiter dreht, immer wieder früher anfängt. Und die Worte führen zu Taten. Ne? Das funktioniert ja so, dass man seiner Fantasie schön freien Lauf lässt und sich dann überlegt, welches guten Morgen denn zu der Tat da führt und das dann halt verbietet. Ne? Also das ist ja das Ding. Es ist ja nie genug. Man dreht das ja immer wieder weiter und weiter und weiter und denkt sich immer wieder, ja, wir können ja so früh wie möglich anfangen, weil wir wissen ja genau, was passiert. Wir wissen ja, die Worte führen zu Taten. Wir kennen ja genau die Kette. Wir wissen ja, wie das zusammen ist. Wir sind ja die super schlauen Experten. Wir wissen das ja genau, was zu was führt, welche Aussagen zu welchen Taten führen. Und das ist genau diese Scheiße, die ihnen jetzt hier in der Fresse explodiert ist. Ja, wenn man dann Aussagen hat, die zu anderen Aussagen führen, die dann wiederum angeblich zu Taten führen, dann muss man auch die Aussagen und vorher schon die Aussagen muss man am besten auch verbieten. Ja, so ja, funktioniert das. Am besten muss das Denken verbieten. Und das ist ja der stochastische Terrorismus. Ne? Genau, ja. So funktioniert das. Ist ja die Theorie. Ja. Ja, und die Demokraten haben auf jeden Fall ganz tolle Kandidaten. Das war das, wo ich eben schon mal mit anfangen wollte und dann sind wir irgendwie geglichen, das haben sie auch gemeint. Die Kamala Harris, das ist ja so eine tolle und Brockschmidt kann sich gar nicht vorstellen, warum die nicht populärer ist, wo die doch so eine starke Kandidatin wäre, wenn die aufgestellt würde. Ja, so ein Wunder, ne? Eine Kommunistin, die sich drüber, die meint, die Harris, die hier von Equity redet, ne, und diesen ganzen progressiven Schwachsinn irgendwie runterbetet, die wäre doch eine ganz tolle, starke Kandidatin. Und die würden doch in Amerika bestimmt auch alle wählen. One-Trick-Pony. ihre Titten gezeigt auf einem Foto? Nee, ich glaube, das verwechselst du mit dieser komischen Trans-Person, die da auf dem Rasen des Weißen Hauses blank gezogen hat. Die sah ein bisschen aus. Es gab auch irgendeine Ministerin irgendwo, aber das war nicht Amerika. Das war irgendwas anderes. Oh, schade, dann habe ich es verwechselt. Nee, Kamala Harris, die sich hochgeschlafen hat in San Francisco. Schon wieder eine aus San Francisco. Weil ja San Francisco so eine tolle Stadt ist, die so wunderbar funktioniert. Kamala Harris, die dafür verantwortlich sind, dass ein Haufen junge Leute wegen Haschischbesitz und Marihuana-Besitz lange in die Knäste gegangen sind, damit sie sich hochprofilieren konnten. Ja, und auch noch arbeiten mussten da drin, ne? War das nicht auch noch so, dass die irgendwie da auch arbeiten mussten dann? Also quasi hat sie den Leuten dann da günstige Arbeitskräfte verschafft. Ja, aber wenn du im Gefängnis bist und arbeiten musst, dann erinnert mich das irgendwie an Sklavenarbeit. Der sogenannte Prison Industrial Complex. Von dem habe ich noch nie was gehört. Ist auch besser für dich. Das war Schlechtes. Also das heißt ja, dass die Republikaner dahinter stecken, weil die sind ja die schlechten Sachen machen. Ja, und hier gibt es auch so einen Zusammenschnitt, 2 Minuten 20 von Leuten, die irgendwas mit Trump schlagen und so weiter irgendwie erzählen. Hier gibt es irgendwie so eine, also das haben sie hier schon mal gespielt, irgendwie in so einem Theaterstück, wo sie irgendwie da an dem Trump rumwursteln. Ich kann das so nochmal hier. Und hier ist das mit dem Peng-Typen. Jetzt dann hier irgendwie Peng, ne, da steht Peng auf dem Ding drauf und der wird hier irgendwie erschossen. Ja, genau, das war ja gerade so ein Theaterstück, wo sie irgendwie auf Trump einstechen. Ich weiß nicht mehr, welches Theaterstück war. Das ist halt schon ein harter Cäsar-Bezug, ne? Ja. Also. Ja, Kunstfreiheit und so. Ja, und die Dame hier sagt, wo ist John Wilkes Booth, wenn man ihn braucht? Das ist ja auch ganz klar eigentlich. Also John Wilkes Booth war ja der Typ, der auf hier den Lincoln geschossen Lincoln. hat. Ja, und das Bild kennen wir ja auch hier von der Schauspielerin mit dem abgetrennten Trumpfkopf. Die hat sich danach beschwert, dass der Backlash ihr Leben ruiniert hat. Ja. Scheiße, was? Das tut mir aber leid. Jo. Donner. Eine junge, wütende Frau, sehr gut. Davon brauchen wir Ja, das ist mehr. Madonna, die sagt, ich habe ganz oft darüber nachgedacht, das Weiße Haus zu bombardieren oder Ja, in die Luft Madonna zu ist halt sprengen. auch schon lange ungefähr noch so relevant wie abgestandene Fanta. Ja, und die Dame hier, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber das war die, die irgendwie meinte, man sollte die Leute alle belästigen, irgendwelche republikanischen Kandidaten, überall, wo man die sieht. Ja, das ist immer eine gute Idee, Leute zu belästigen. Also das generell, wenn du das deinen Leuten sagst, zu denen du sprichst, als politische Autorität und ihnen erklärst, dass der politische Gegner belästigt und verfolgt werden soll, ist es generell ein Zeichen dafür, dass du ein guter Demokrat bist und den gewaltlosen Übergang vom einen Machtzentrum zum anderen tatsächlich auch respektierst. Weil was gibt es denn Friedlicheres, wie Leute aufeinander zu hetzen? Also, da gibt es ja nichts Friedlicheres. Wenn man dieses Gedankenexperiment mal macht, ja, dass all diese Möchtegern Stauffenbergs, ich hab Vergleiche mit Stauffenberg gelesen, ich habe Vergleiche mit Georg Elser gelesen heute. Elsa ist cool. Ja, es ist widerlich, das zu vergleichen, aber gut. Man mache dieses Experiment doch mal. Bei irgendeinem internen Treffen von den Höcke stellt irgendein Mitarbeiter, der irgendwie gekauft oder was auch immer worden ist, eine Aktentasche unter den Tisch, irgendwie 8 Personen sind da, 3 sterben, 4 sind schwer verletzt. Kann man noch den Intensitätsgrad erhöhen oder niedriger machen, indem man Höcke halt zu einem Opfer macht oder zu jemand, der es überlebt. Wie würde die politische Landschaft in Deutschland danach aussehen und die mediale? Ich kann es dir Was relativ einfach meinst erklären. du? Wenn du jemanden wie Höcke ermorden würdest, dann würde das der gesamten politischen Richtung um Höcke herum so einen richtigen Feuerball an Intensität geben, der die Bewegung deutlich stärker machen würde. Und innerhalb der Bewegung würde eine neue charismatische Figur seine alte Rolle übernehmen. Und das Schlechteste, was du machen kannst, ist, den Anführer zu einem Helden zu machen und zu erschießen. Dadurch tust du die politische Polarisierung deutlich aufheizen und das gesellschaftliche Klima verschlechtert sich extrem. Entschuldige, dass ich jetzt hier eine vielleicht nicht angemessene Analogie nehme, aber erinnerst du dich an Gamergate und wie Ja. jegliche Diskussion darüber, was da passiert ist, geblockt und verbannt und bestraft, also nicht im Sinne von strafrechtlich, aber durch Bann und was weiß ich, wurde? Ja. Ich glaube, sowas würde entstehen. Ja, das Dass auch. das halt, Geht das dass man mal. genau, oder dass halt sogar man offensiv damit umgeht und sagt, wir wissen, dass jetzt hier ein Märtyrer ist, wir wissen, es gibt euch Auftrieb und jetzt bekämpfen wir euch noch viel härter oder so. Also würde ich gerne mal eine KI ein paar Entwürfe machen lassen zu. Weil, also da Wäre ein halt. interessantes Planspiel, also. Wäre was fürs Innenministerium eigentlich, weil die Gefahr. Niemand, also nur noch mal klarzustellen, ich wünsche niemandem der in diesem hypothetischen Szenario erwähnten Personen irgendetwas in der Richtung. Ich wünsche mir auch nicht, dass das passiert, weil ich Akzelerationist bin oder so ein Unsinn. Das ist ein reines Gedankenexperiment, um sich mal darüber klar zu werden, wie verfahren und polarisiert die medialpolitische Situation in unserem Land inzwischen ist. Ja, der Julian Reichert hat ja auch sowas in die Richtung gesagt. Er sagt, unzählige Linke mögen heute kein Blut an ihren Händen haben, aber sie haben Blut in ihren Gedanken, an ihren Worten. Also die Worte führen zu Taten. Und sie werden es niemals zugeben, aber tief in sich spüren sie seit gestern eine unheilige Enttäuschung. Sie haben oft erleben müssen, dass ihre linken Parolen Trump nicht stoppen. Nun müssen sie live mit ansehen, dass nicht einmal Kugeln ihn aufhalten. Ja, ist ein typischer Reichelt, ne? Pathos. Ja, bis auf das Ende ganz okay, ne? Also. Die Worte, naja, das ist ja im Endeffekt dieses Ding mit den Worte führen zu Taten. Also ich finde das ja verkehrt und deswegen finde ich es in diesem Fall halt eben auch verkehrt. Worte ja, das können die alle nicht. Ich finde das grundsätzlich verkehrt und deshalb finde ich es in allen Fällen verkehrt, egal wer das Subjekt ist. Das ist für die meisten Leute zu weit. Und nicht, und ich finde es halt auch ein bisschen zynisch zu sagen, live mit Ansehen, dass nicht einmal Kugeln ihn aufhalten. Wie gesagt, ein Toter, zwei schwer Verletzte. Ne? Ist ein bisschen zynisch, Julian. Weil, also da hätte ich lieber geschrieben, mir tun die Opfer. Melozzo. Den letzten Bus und Donald Trump geben sich die Hände. Leider knapp verpasst. Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Ich finde generell das Verschwenden von Menschenleben als kommunistischen Akt. Also, es ist im Grunde Kommunismus. Also, also der Respekt vor dem Einzelnen ist wirklich ein bisschen unterentwickelt, könnte man sagen, ne? Respekt vor dem Individuum, der kleinsten Minorität, die es zu schützen gilt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute halt sagen würden, naja, das ist jetzt nicht irgendein Individuum, das ist doch der böse, böse Trump, der Faschist, der uns hier alle in Faschismus wiederbringt und so weiter und ja, so aber fort. Wo steht das denn in seinem Programm? Und wo in der letzten Amtszeit gab es diese Tendenzen? Ja, aber hat doch probiert, die Wahl zu... Hat Hillary auch gemacht. Ja, kein also, Plan. Es gibt ja dieses Ding da irgendwie von diesem, also die Sachen, die er da gesagt hat an dem Tag, wo sie da eingedrungen sind, das halte ich auch für typischen Trump-Kram, der nix irgendwie, also er hat sich darüber aufgeregt, irgendwie, dass Oprah Winfrey ihn nicht mehr mag und irgend so ein Scheiß an den Leuten irgendwie gesagt, sie sollen da hingehen friedlich und so. Aber da war ja auch noch diese Geschichte mit diesen Wahlmännern, ich weiß das nicht so genau, aber das scheint ja irgendwie das Einzige zu sein, was da irgendwie... Also, dass sie da angeblich Leute halt hingeschickt haben, die dann irgendwie gemeint haben, sie dürften jetzt irgendwie abstimmen oder so. Weil das ja geklaut wäre oder weiß ich nicht was. Und da soll er irgendwie mit zu tun gehabt haben und dann irgendwas mit, er hat den und den angewiesen, das und das irgendwie in seinem Namen zu machen, irgend so ein Scheiß. Und da kann ich zumindest nicht so sagen, dass es Quatsch ist, weil ich es nicht genug weiß und wenn da was dran ist an der Sache, dann ist da vielleicht auch was dran an dieser Sache. Aber so gehen die Leute, so sind die. Also die meisten Gegner von dem ganzen Kram sind ja auch nicht so tief in dieser Materie drin. Die meisten Leute meinen ja, dass Trump irgendwie am 6. Januar da irgendwie damals rausgetwittert hat, jetzt hackt ihm die Köpfe ab oder so und dann wurde ihm sein Twitter-Account gesperrt und konnte ja keiner mehr nachgucken. Und sowas meinen die Leute sich ja dann irgendwie aus. Weil es ja immer so berichtet wurde, dass der die Leute ja aufgestachelt hätte dazu. Aber das ist halt keine Tatsache. In meinen Augen war das eine Bait-and-Switch-Strategie, wo man das Objekt extra zur Stürmung vorbereitet hat und man hatte eine Failure of Chain of Command von 4 Stunden, habe ich zumindest von einem Intelligence Officer gelesen, der damals noch Active Duty war. Also das war sozusagen geplant, dass die reinlaufen dürfen, damit du sie halt gerichtlich vorführen kannst. Also. Ich möchte hinzufügen, dass das ja nicht nur ein zutiefst menschenverachtender Spruch von Herrn Hautzo, sondern es erfüllt einen Straftatbestand in Deutschland im Zweifelsfall, wenn es jemanden gibt, der ihn anzeigt. Das hat auch der Herr Kubicki, weiß nicht, ob du den Tweet hast dabei, Chris? Nee, habe ich nicht dabei. Ja, also der Herr Kubicki hat auch gesagt, dafür sollte sich der Staatsanwalt interessieren, weil Verherrlichung von Gewalttaten oder Gewaltverbrechen ist halt nur auch verboten. Ja, ganz abgesehen davon, dass der weiterhin auf irgendeinen Weg über Böhmermann oder wen auch immer am Tropf der abgepressten Rundfunkgebühren steht, dass so jemand, so ein Menschenverachtender, der so einen menschenverachtenden Scheißdreck absondert, weiterhin von dir und mir und jedem bezahlt werden muss oder wir gehen in den Knast, wenn wir uns weigern. Was macht der denn konkret beim Öffentlich-Rechtlichen? Der schreibt für Böhmermann, soweit ich weiß, und war auch schon bei Funk irgendwie unterwegs. Ja, das passt ja. Ja, nachdem sich die Leute aufgeregt haben, hat er noch diesen dummen Witz hier rausgehauen. Blöde Frage, wie ändert man die Schriftart von dieser Uhrzeit? Und da geht es natürlich nicht um die Uhrzeit, sondern um den ganzen Krempel hier. GEZ hat hier 60.000 Euro überwiesen, gehalten monatlich. Loris Leader Xi Jinping, very good work, Comrade Hotz, victory is near. Umfrage nach Attentat, Biden nur noch eine Ohrlänge vor Trump, hahaha. Elon Musk, Hotzo is the biggest threat to our democracy, we have to stop him. Robert Habeck, guter Joke, Daumen nach oben, Annalena und ich haben gelacht. Und Markus Lanz, okay, dann bis Dienstag. Wie geil, dass aber Elon Musk eigentlich eine Worthülse von seiner Seite nimmt und die dann Elon Musk unterstellt. XY is the biggest threat to our democracy, we have to stop it. AfD is the biggest threat to our democracy, we have to stop it. Das ist eins von euren Argumenten, Hotzo. Du kannst nicht mal irgendwie so denken, dass dein Kram internen Sinn ergibt. Und über das mit der Ohrlänge, hahaha. Sehr, ja. Sehr witzig. Also ich erinnere daran, ich möchte in dem Zusammenhang an das große Geschrei erinnern, als ein Wirtschaftsminister 10 Minuten später erst von der Fähre konnte, weil Bauern da irgendwie Feuerwerk gezündet haben. Ja, es war noch ein bisschen länger. Es waren ein paar Stunden, glaube ich. Ja, was weiß ich. Aber ich erinnere daran, ne? Wie die Demokratie da schon an allen Ecken lichterloh gebrannt hat, als der nicht von der Fähre konnte. Ne? Aber hier das da, da machen wir unsere Witzchen drüber und haben unseren Spaß. Ja, okay, macht nur. Ich meine, Verrohung ist halt eine Sache, die nicht nur den bösen Rechten passieren kann. Da sollte man mal drüber nachdenken, Hotzo. Weise Worte, Mars, weise Worte. Ja, und das ist doch nicht das Erste und es ist auch nicht nur der böse Trump, sondern hier gab es auch schon mal eine Sache, die hier der ÖR-Block heute rausgegraben hat, nämlich irgendwie vom niedersächsischen Wahlkampf, das muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein, ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber der Stefan Birkner, das war ja mal hier der Landeschef von meinem Landesverband und der Chef auch von der Fraktion im niedersächsischen Landtag, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Und der hat hier geschrieben, unfassbar, einem Landtagskandidaten der FDP wurden die Autoreifen zerstochen und sein Auto beschmiert. Der Angriff auf den Kandidaten zu einer Wahl stellt einen Angriff auf die Demokratie insgesamt dar. Es muss alles getan werden, solche Taten aufzuklären und zu verhindern. Und dazu hat Hotzo geschrieben, alles, was die FDP als in Anführungsstrichen Angriff auf die Demokratie wertet, ist für mich bis auf Weiteres unterstützenswert. El Hotzo, ich werde dich persönlich aus einem Helikopter werfen, wenn ich jemals die Gelegenheit dazu bekomme. Are we the baddies? El Hotzo, vielleicht mal drüber nachdenken. Ey, es ist so. Das sind die gleichen Leute, die behaupten, Political Correctness und Woke sein wäre doch nur, dass man ein bisschen Rücksicht nimmt. Das sind die gleichen Fucker, die hinterher sagen, schade, dass er vorbeigeschossen hat. Das muss ja, man die Erinnerungen zergehen lassen. Man darf doch nur Rücksicht nehmen auf die Leute, die unten sind. Und wer unten ist, entscheiden die ja. Ja, die sind immer dafür, dass man sich friedlich einigt, ne? Auch. Naja, ich nicht meine, wirklich. Die sind nur dafür, nee, die sind dafür, dass die angeblich Unterdrückten gewinnen. Dafür sind die. Er hat nach einer demokratischen Wahl ohne Verzögerung, ohne Schnickschnack, ich meine, er hat die Wahl angezweifelt und hat gesagt, zählt bitte nochmal nach. Aber ansonsten hat er die Regierungsgeschäfte ganz normal an seinen Nachfolger übergeben, der Mann. Und trotzdem wird überall behauptet, er würde halt hier den Diktator auf Lebenszeit machen wollen und er wollte das und an Russland verkaufen und das und überhaupt. Ich meine, wir haben schon 100-mal diese Studie gehabt, dass vor allem deutsche Medien halt ein ganz übles Bild von seiner Regierungszeit gemalt haben. Noch schlimmer als alle anderen Medien auf der Welt. Ein Bild, was eher in psychotische Wahrnehmung vom perfekten Bösen passt, wie in einem Kontakt zur Realität. Also eine reine Echokammer, die komplett über Deutschland gestülpt worden ist. Von der gesamten Medienlandschaft 90% negativ, 9% neutral, 1% positiv. Das ist genau dieselbe Berichterstattung, die du fahren musst, wenn du zu einem totalen Krieg mobilisieren möchtest. Es ist Realitätsverweigerung bis ins oberste Stübchen. Also. Ja, und hier mal noch einen sehr schlechten Take von Destiny. Das ist ja so ein linker YouTuber, der Bei vielen Leuten dann irgendwie ist dann irgendwie hieß, er wäre zur Vernunft gekommen, weil er dann mal zu ein paar Dingen das Offensichtliche ausgesprochen hat. Und der hat hier geschrieben, eine Person hier applaudiert und unterstützt einen Verräter dieses Landes. Und der hat jetzt hier so eine Kugel angefangen, also eine Caught Astray, irgendwie halt so eine Kugel, die nicht auf ihn gerichtet war, gefangen. Und es tut mir so leid. Bitte. Jetzt haben wir das unbeteiligte Opfer, ne? Und den, der da einfach im Hintergrund Ja. erschossen wurde oder was? Ja, aber das ist ja nach ihm hier halt Arsch. eben auch Aber selber besonders Arsch schuld, ist so nach eigentlich. dem Motto. Ja. Das Wahnsinn. ist natürlich richtig, Das ist richtig richtig besonders Arsch. übel. Ja. Also. Alles egal, auch Faschist, müssen alle sterben einfach, ne? Ja, und das Tragische ist, die Leute, die sie rechts nennen, denken, soweit ich die kennengelernt habe, nicht so. Das ist eher wieder Meritokratie. Ja? Wenn du was leistest, was sind die Unterschiede, ist noch völlig egal. Du denkst, du magst Trump, ich mag Biden, was weiß ich. Ja? Aber wir arbeiten doch zusammen für irgendwas. Alter Schwede. Was ist das für ein Es ist Typ? halt schon hart entmenschlichend. Also er tut jetzt eine. Woher will er wissen, dass es überhaupt eine Person war, die den Trump feiert? Vielleicht ist er einfach nur auf die Rallye gegangen, weil er, was weiß ich, depressiv ist und mal wieder unter Leute wollte und sich gedacht hat, ich gehe mal in eine große Menschenmenge, vielleicht hilft mir das. Seine Frau hat ihn gefragt, ob er mitgeht, auch wenn es nicht seine politische Einstellung war. Der Ja, Nachbar, genau. was weiß ich. Ne? Aber Wirklich. nein, es ist okay, dass er auch gestorben ist, weil er stirbt ja für die richtige Seite, also für die Gewinner, also für Biden und die Ja, Demokraten. wobei, ich glaube, das war doch auch alles Leute, die hinter ihm gesessen haben, oder? Ich glaube, da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Das sind, glaube ich, nur die Na, das war Kugelkugeln. so ein Aufbau aus drei Tribünen. Eine war praktisch, zu einer Tribüne hat er mit dem Rücken gestanden. Ja, und rechts und links von der Tribüne waren weitere Tribünen. Und so wie er sich ans Ohr gefasst hat und Ach so so, wie es ich die ging so Bilder schräg vom rüber, ja. Tatort gesehen habe, muss das die Tribüne, die, wenn man auf den Trump guckt, rechts von ihm gestanden hat. Diese Seitentribüne, da müssen meiner Meinung nach die Opfer gesessen haben, weil es einfach der Winkel von dem Schützen Ja, zu gut, dem. Ich stimmt. habe Tut mir leid, dass ich das gestern, ich überhaupt war bis vorgemacht um habe. Das fand 4 ich Uhr Quatsch. wach Ja. oder so und habe mir Bilder angeguckt und TV-Zeug und alles Mögliche. Das heißt, du bist the Rabbit Hole down ge gelaufen. Ja, aber das ist seit dem Irakkrieg damals, das ist ja schon lange her. Da war zum ersten Mal, also bis dahin gab es ja einen Sendeschluss praktisch, ne, Ja. im Fernsehen. Da war dann für die Jüngeren unter euch irgendwann um 1 spätestens oder 2, wenn mal lang was war, Schluss mit Fernsehen. Und dann erst wieder fing es morgens mit dem Frühstücksfernsehen an. Und während dem Irakkrieg hat man zum ersten Mal diese nächtelang irgendwelche Direktschaltungen zu irgendwelchen amerikanischen Sendern, Interviews, alles Mögliche gesehen bei dem ersten. Ich glaube, es war der erste Irakkrieg. Ja. Und Ja, es muss ja. der erste gewesen sein, weil bei dem zweiten, da war ich auch schon da und da gab es keinen Sendeschluss mehr, nee. Ja, also seitdem habe ich so diese, Aber wenn warte, sowas passiert, hänge ich mich dann dran. rein aus technischem Autismus. Du meinst den zweiten Irakkrieg und Chris meint den dritten. Den ersten Irakkrieg war Irak gegen Iran. Ach, den, ja, okay, den zwei, also Wenn den ersten amerikanischen Irakkrieg. wir es ganz autistisch nehmen wollen, Der also. erste amerikanische Operation Irakkrieg. Desert Storm, oder? Genau. Richtig. Ja, Genau, genau. die Massenvernichtungswaffen und die Babys in den Genau. Und Blutkästen, der zweite war Kuwait. Enduring Freedom, ne, glaube ich. Genau. Ich weiß noch, ich war in Griechenland auf dem Campingplatz, bin vorgeschlurft und habe irgendwie Ouzo oder was auch immer wir getrunken haben geholt und gehe so an dem Zeitungsständer da vorbei. Früher war das ja so, dass du also Zeitungen von vor zwei, drei Tagen da hattest im Urlaubsgebiet, die dann mit Luftfracht irgendwie als Bündel verschickt worden sind und dann haben die da verkauft für horrendes Geld und ich sehe nur so, ah, okay, wir sind im Krieg, okay. Und dann bin ich rübergeschlurft zu den Mädels und dem anderen Kollegen und habe gesagt, übrigens, das ist Krieg. Wie jetzt? Ja. Übel. Ja, das hier ist auf jeden Fall auch ein sehr vernünftiger Take hier von Forbes, von einem Herrn Harper, Ist der es sich fragt, Satire? nee, das ist keine Satire. Das I'm a ist, diversity, equity, inclusion, DEI expert. Didn't earn ja, it. genau, und das ist ja auch unter dem Punkt Leadership und Diversity, Equity, Inclusion abgeheftet auf der Seite von Forbes. Unter dem Themenschwerpunkt. Und ja, er fragt sich hier, wird das jetzt, dass er jetzt hier das überlebt hat, wird das sein Zug bei den schwarzen Wählern verbessern? Naja, ich sag's mal so: jeder Mann, der den Tod austrickst, der erhält etwas Göttliches. Ja, sorry, es trieft von Vorurteilen über Schwarze, ne? Ob sich das auf die Schwarzen ausfärbt, das kann ich dir nicht sagen, aber jeder Mann, der dem Tod entgeht Ja, aber und der was meint ihr denn, was hier die Argumentation ist? Also ich habe natürlich gelesen den Artikel, ich sag's euch gleich, aber was meint ihr da, was die Argumentation ist? Ja, prinzipiell würde ich denken, dass es eben, boah, wie soll man sagen, die Angst davor, erschossen zu werden, die groß ist bei den Schwarzen, und mit so einem Trump fühlt man sich dann vielleicht geschützter oder so. Ja, das geschützt nicht, aber dass die Angst da größer ist, das ist richtig. Ähm, Okay, dass das, die das, Angst dann sinkt, meinetwegen, das, ja. das sagt er hier auch. Und er meint aber, dass ja Street Cred. wegen den vielen Waffen, das ist ja nur wegen den vielen Waffen in Amerika, Ach dass es da so. solche Probleme gibt. Und die Schwarzen wissen das ja. Und vielleicht weiß es ja jetzt Donald Trump auch. Und dann macht er jetzt auch was gegen die vielen Waffen. Und ganz am Ende von dem gibt es doch mal einen richtig bescheuerten Vergleich. No. Ja, das war übrigens bei Dingenskirchen hier, beim Presseclub ging es auch um die Waffen irgendwie. Und da haben sie da auch eine Krempe geredet, weil im Endeffekt, wo sind denn die Waffen in Amerika? Die sind überall, aber wo gibt es die Morde? Die gibt es nicht überall, die gibt es in den großen Städten. Und dann vergleicht der Autor hier von diesem Artikel hier noch diese Faustgeste von Trump mit dieser Black Power Faustgeste. Alter Schwede. Wofür kommt da? Alter Schwede. Das wirkt irgendwie bizarr für mich, Ja. aber ich, Ja, ist ja auch ey. üblich, dass dann Sachen zusammengeschmissen Also werden, die nicht zusammengehören. Ne? als Radio-Feature wäre jetzt natürlich irgendwie Jay-Z im Hintergrund gelaufen oder irgend sowas und man hätte dann erzählt, wie jetzt wegen der Street-Credibility bei den Leuten einfach höher reinsteht. Ja? Ist einer von uns, wir werden auch ständig beschossen. Ja, das feiert Copyright. ihr hier natürlich auch ab, dass sie das gemacht haben, diese Geste. Und dann feiert er ja auch ab, dass es die George Floyd-Proteste gab. Also aus der Richtung kommt der Mann hier halt. Ja, vor allem, ich meine, diese Geste, die Faust zu erheben, und das ist so, ja, die gehört der Black Power Bewegung oder was? Ich meine, dass die Sozialisten das schon lange vorher gemacht haben und wahrscheinlich die Römer und die Ägypter und was weiß ich, weil es nun mal halt eine Geste ist, die einem in den Sinn kommt, irgendwie. Ich finde, am schönsten hat sie Judd Nelson am Ende von The Breakfast Club gemacht. Aber da kann man streiten. Questionable at best. Aber ja, gelebter Multikulturalismus. Ja, alles in allem ist diese Geschichte auf jeden Fall für mich nur wieder eine zeitgeschichtliche Zäsur, verdammt. Also dieser ganze Anschlag, dieses darum herum und so Patient Zero der großen Hasskriminalitätswelle, Ich wenn habe wir ja gerade Pech noch haben. den Herrn Schröder gesehen. Wurde mir zugeschickt von Ja, so jemand. eine Argumentation kam im Pressegruppe, glaube ich, auch. Genau, Ist es und es dieser kam da auch. Kabarettist oder Ja, wer ist das? genau. Ja. Der jetzt keine Sendung mehr hat, weil man ihn nach einer Staffel irgendwie beurlaubt, also abgeschoben hat, gesagt, nee, Okay. machen wir nicht mehr. Weiß ich nicht, aber er sagt jedenfalls, der Versuch des mutmaßlichen Attentäters Donald Trump das Leben zu nehmen, hat ihm sein größtes Geschenk gemacht. Er ist jetzt wirklich das, was er bisher nur zuvor gegeben hat. Er ist Opfer. Dann geht es natürlich noch weiter Ich hier. meine, Zweiter sagt das, Tweet. mach das mit einer weiblichen Kandidatin und einer Vergewaltigung, dann wird dir vielleicht klar, was du da gerade gesagt hast, Florian. Ja. Ja. Ja, Mach oder das diesen mal. Leuten, die halt Mach immer das meinen, ich werde öffentlich. harassed Sag. oder so. Die Leute wissen mal, die wollen mir was und so. Wenn das dann passiert und dann von wegen so, ja, nee, jetzt hast du ja aber wirklich gegeben, was sie will. Jetzt ist sie wirklich ein Opfer. Ja. Das Gefährliche daran, diejenigen, die sich Warte, zu warte, Ohnmächtigen opfern. warte. Trump aber ist einer, dem nichts und niemand etwas anhaben kann. Er wurde 96 Mal verklagt, seitdem er aus dem Office draußen ist. 96 Mal. Niemand etwas anhaben. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Arbeit 96 Gerichtsprozesse für jemanden darstellen, auch wenn er Milliardär ist? Glaubt ihr, ihr macht es Ja, mit da Freude? kommt noch eine Liste dazu im Okay. dritten von vier. Aber erstmal das Gefährliche daran: diejenigen, die sich zu ohnmächtigen Opfern stilisieren, sind in Wahrheit mächtige Täter. Ja, das muss ich schon Okay, mal bedeuten, das ist auch ein. Also, diesen Maßstab, den legt ihr dann demnächst auch bei anderen Dingen an, ja? Bin ich mal gespannt. Das war ein Putin und Trump, sie tun so, als wären sie Unterdrückte und Verfolgte. Redest du hier von den Grünen, Florian? Trump aber ist einer, dem nichts etwas und niemand etwas anhaben kann. Und jetzt kommt im dritten Tweet kommt dann die Liste von Dingen, die ihm da nichts anhaben können. Und das ist dann diese hier: nicht der Versuch, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu manipulieren, der Sturm auf das Kapitol auch nicht, mit dem er ja relativ wenig zu tun hat, Corona nicht, ein Strafurteil wegen Wahlkampfkostenbetrug, genauso wenig wie Schmiergeldzahlungen und die Verurteilung als Missbrauchstäter. Missbrauchstäter, okay. Weiß ich nichts von. Ach so, ja, wie tun, ne? Ach nee, das war ja nicht, das war ja nicht, da war ja nicht dabei. Nee, weiß ich auch nicht. Missbrauchstäter. So, 4 von 4. Ergo, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin das Opfer. Ja, Er ist wird der Trump sagen, ich vielleicht bin gar kein Opfer, ne? Feminist, wird er dann Er sagen, ist zwar ja. getroffen worden von so einer Bullet, aber er ist kein Opfer, nein. Kann ja nicht, ne? Ist ja mächtig. Aber wie blöd diese Argumentation ist, das geht wirklich auf gar keine Kuhhaut mehr. Wenn der Faschismus wiederkehrt. Ach Mensch, Florian. Ja, kommen wir mal weg von Ausland. Kommen wir mal nach Hause. Da sieht es auch nicht besonders gut aus. Wir haben alle diese netten Wolfsgrüße gesehen, im Stadion, vor dem Stadion. Wir haben den Sultan persönlich gesehen, wie er den Salut seiner Exiltruppen entgegengenommen hat. Und so fragen sich Menschen halt, wie hier, ich glaube, es ist aus der Westen, wenn ich mich nicht irre. Fragen sich Menschen halt, warum sind die noch nicht verboten? Und der Artikel hier gibt die Antwort, dass die Ampel im Endeffekt blockiert. Die Ampel blockt noch immer bei der Frage ab, ob die türkisch-rechtsextremen Grauen Wölfe und der Wolfsgruß in Deutschland verboten werden sollten. Und da gibt es nochmal Daten: 11.000 Anhänger, also doppelt so viel locker wie die NPD oder Heimat oder wie sie jetzt heißen. Frankreich und Österreich gibt es schon mal ein Verbot. Auch der Bundestag verabschiedete schon 2020 einen Prüfantrag für ein Verbot. Warte, das heißt, wenn ich Nazi-Kram machen müsste, zeige ich nicht den Hitler-Salut, sondern einen grauen Wolf-Salut? Zum Beispiel, Ah, hat mir mal wieder keiner gesagt. das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Grauen Wölfen sogar eigene Publikationen gewidmet. Dann ein bisschen drüber, dass die halt in der Türkei durchaus auch mit Morden in Verbindung gebracht werden und politischen anderen Verbrechen. Und die Seven Dagdilen hat nachgefragt, was denn mit dieser Initiative ist. Ist das eingestellt worden zwischenzeitlich? Das läuft jetzt schon 1318 Tage. Und wenn Ah, es warte, eingestellt warte, warte, die dürfen 1318 Tage über die Frage brüten. Gott, ich will auch in die Politik gehen. Die Antwort der Bundesregierung ist blass. Wörtlich heißt es zunächst, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern Hinweisen zu möglichen extremistischen Bestrebungen konsequent nachgehen. Und dann wird geblockt, die Verantwortlichkeit weitergegeben. Beim Verbotsverfahren nach dem Vereinsgesetz handelt es sich um kein Antragsverfahren, sondern um eine Entscheidung in alleiniger Hoheit der Exekutive. Die Bundesregierung äußert sich generell nicht zu Verbotsüberlegungen, unabhängig davon, ob zu solchen Überlegungen im Einzelfall Anlass besteht. Heißt auf Deutsch, die Regierung könnte, tut sie aber nicht. Und man sagt nichts darüber, weil man Angst hat, dass wenn man sagt, ja, wir wollen die wirklich verbieten, dass die dann einfach nett tun. Und dann halt dem Verbot entgehen. Ja gut, ist aber auch wieder so ein Punkt, wenn du es verbietest, dann hast du halt eine höhere Dunkelziffer. Also wisst ihr, wie ich meine, so weißt du zumindest, woran du stehst, wenn du es direkt verbietest. Ja, aber die Nachfolgeorganisationen oder weitere Dinge in der Richtung sind damit direkt kriminalisiert. Ja, okay. Palastrevolution 2024, die Witze schreiben sich selber. Sportpalastrevolution. Also das, hätten sie nicht auf Trump geschossen, wäre das hier der Höhepunkt meiner dieswöchigen Entgeisterung gewesen. Hast du nicht die Version in Schwarz-Weiß da? Irgendwer hat eine Version in Schwarz-Weiß gemacht, die ist stimmungsvoll. Wenn ihr es in Schwarz-Weiß macht, dann wird automatisch die Polarisierung in eurem Unterbewusstsein hochgefahren. Das heißt, wenn ihr ein Thema anguckt und besonders Schwarz-Weiß-Denken haben wollt, müsst ihr einfach nur die Farbfilter rausmachen und dann wirkt direkt alles extremer. Relativ leichter Trick. Oh, war ja. Drei Minuten. Also wir erinnern uns, Pro und Contra ist ganz böse, ne? Aber hier wird es noch weiter gemacht. Aber gut, das hat ja nicht er gesagt, das hat ja die andere auf der Republika gesagt, hier die Frau Ehmke. Aber hier wird debattiert in Deutschland, man mag es gar nicht glauben. Haltet aber euch fest. Man sollte vielleicht mal lieber debattieren über vernünftige Dinge, als über so ein Quatsch, ja. Haltet euch an irgendwas fest, am besten an einem Bierglas oder so. Team Pro. Sie wollen dich deportieren. Oder deine Mutter. Oder deinen besten Freund. Und zwar scheißegal, ob ihr Deutsch seid, denn sie haben ein rassistisch-völkisches Verständnis vom Nationalstaat und Staatsbürgerschaft. Sie haben eine autoritäre Vorstellung davon, wie du leben sollst, mit wem du Sex haben kannst, wie deine Familie. Ich möchte sagen, dieser erste Block, bis mit dem Deportieren. Bis dahin, das ist ganz klar die AfD. Von jetzt an ist fast alles, was sie sagt, genauso gut für die Grünen einsetzbar. Nur so als Denkanstoß. Aussehen soll. Welchen Job du haben kannst, wie du aussehen sollst, wie du reden sollst. Und alle, die anders denken, wollen sie schikanieren. Wollen sie loswerden. Sie sind korrupt. Sie verkaufen für ein paar tausend Euro Geheimnisse an autokratische Staaten, führende Figuren. Sie verachten die Demokratie. Die demokratischen Institutionen wollen sie unterwandern, aushöhlen, von innen zerstören. Gerichte, Verfassungsschutz. Sie rufen offen zur Gewalt auf gegen die Demokratie. Nur so, als ich Jugendlicher war, da war genau so eine Art von Rede bei der Antifa. Also die haben genau so geredet und das auch so gemeint. Also alles, was sie sagt, kann man auf beide Extreme anwenden, bis auf das mit der Deportation. Alles, was sie gesagt hat, vor allem lustig fand ich halt, sie wollen bestimmen, wie du redest. Ne? Sehr lustig. Ja, die Deportation, die gibt es ja per se bei den Kommis nicht. Bei denen gibt es nur Verhungern. Also naja, da können dir die Krim-Tataren was anderes erzählen. Und gegen die sie vertreten und schützen. 20% der Menschen und im Osten sehr viel mehr finden das im Moment wählbar. 8% in Deutschland haben ein gefestigtes, rechtsradikales Weltbild. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert. Dafür aber macht man die Studien ja, damit man das dann aufzählen kann, ne? In so einem Moment. Also die Studien sind extra erstellt worden, damit man das immer wieder nennen kann. Und die sind aber auch, wenn man die inhaltlich angeguckt hat, eben nicht richtig, richtig gut nachgewiesen, diese Behauptung. Nutzen. Aber es hört sich gut an. Ja, genau. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, ja, wir nehmen das hin, bis es zu spät ist. Okay, mein Lieber, oder du wirst das vermieten. Ja, oder schießen wir lieber auf irgendjemand Mächtigen. Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder. Viele Krieger, Kämpfer. Faschismus kommt zurück. Die EU geht kaputt. Krieger, Kämpfer. Sie meint sicher die FDP oder den Pistorius oder diesen anderen Typen mit K, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der ständig irgendwie Krieg will, oder? Kra? Nee. Irgendwer von... Ja, es ist ja auch stilistisch absolut grausam, diese Einzelwortsätze. Hilfe, nee. Ja, und vor allem, was ist daran schlimm zu sagen, kriegt mehr Kinder? Also generell, Frauen können den Gender Pay Gap nicht aufschließen, ja, und haben keine Kinder. Du weißt doch, was sie damit meint. Sie meint doch, dass das ja nur, weil sie hat ja selber auch irgendwie, glaube ich, 2 Kinder oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die doch irgendwie bei der EM jetzt irgendwie nach jedem Spiel, was sie gucken wollten, erstmal, weiß ich nicht, politische Bildung in Anspruch nehmen oder was war das irgendwie? Kann ich nicht mehr genau erinnern. Aber was sie auf jeden Fall damit meinen, ist ja, dass die Leute ja, ja wollen, dass die Frauen die Kinder kriegen, damit sie die irgendwo in den Fleischwolf werfen können. Und na, also halt, um Territorium Krieg im Osten zu erschließen oder irgendwas. Aber wir haben doch bereits Territorien im Osten. Und über die halt EU-Softpower. Um jeden Scheißdreck halt irgendwie zu rechtfertigen. Also, es wird doch bei denen, ja, also steht halt fest, so, das ist alles böse und es führt alles irgendwie da und da und da dahin und deswegen kann man das jetzt hier vortragen, als wäre es eine Tatsache. Diese Ideen, die sie da irgendwie im Kopf haben. Und nicht nur mir, sondern auch dem Slick-Eufi im Chat ist es aufgefallen, dass hier wieder die Emilia Fester School of Poetry Slam und Ausdruckstanz halt ganze Arbeit geleistet hat. Also dieser pseudo-emotionale Vortrag. Scheißdreck. Ja, und so. Ja, aber eine richtige Emilia Fester ist es nur, wenn du auf den Tisch schaust, auch noch mit dabei und mit den Händen so komisch gestikulierst. Ja gut, jeder nimmt aus den Workshops mit, was er braucht, ne? Gut. Die Wirtschaft geht in den Arsch, weil die lächerlich simplen politischen Angebote natürlich überhaupt nichts bringen. Die Wirtschaft geht sofort in den Arsch, wenn die Politik nichts mehr anbietet, ne? Die Wirtschaft geht in den Arsch, Alena. Also jeden Tag lese ich von Betriebsschließungen, Insolvenzen. Die BASF macht ihren Standort in Frankfurt zu, zum Beispiel. Ja, das politische Projekt mit dem Atomausstieg, hätte man das nicht gemacht, dann wäre ein Großteil von den 125 Jahre alten Fabriken jetzt nicht mittlerweile in China, sondern immer noch in Deutschland. Aber gut. Warten wir, bis sie immer mehr Normalisierung und Legitimation durch die Insignien der Macht und durch Ämter kriegen? Warum haben die scheiß BSW im Bundestag eine Gruppe bekommen? Warum? Da haben die kein Anrecht drauf, das wurde irgendwie entschieden, aber es gibt da kein Anrecht irgendwie drauf, worauf man sich berufen kann. Da habt ihr die auch dazu gemacht, als wären die jetzt irgendwie eine legitime Partei, die im Bundestag sitzt und irgendwelche Dinge machen darf. Ja, die gehören halt dazu. Die haben unterschrieben. Ich finde es auch krass, dass sie so oft in Talkshows auftauchen. Was haben die da zu suchen? Als neue, ja, mittlerweile, seitdem die so viele Leute da ja schon wählen wollen und jetzt ja, bei der Europawahl auch einige gewählt haben, macht das eigentlich schon Sinn. Aber wenn es jetzt hier ums Normalisieren geht und Auszeichnen sozusagen, dann ist diese Gruppe im Bundestag ja viel mehr in diese Richtung. Weil irgendwelche Kleinstparteien sitzen auch mal in der Talkshow. Aber das macht vielleicht irgendwie Sinn. Wirkt ja jetzt auf die Leute so, als hätten die eine Bundestagsfraktion, die irgendwie mal gewählt wurde oder so. Diese Leute sind unter unglaublich zwielichtigen Dingen mit unter 5% da in diesen Bundestag eingezogen als Linkspartei. Und jetzt sind die schon zersplittert, aber anstatt, dass die Leute dann einfach sagen, ja, dann geben wir alle unsere Mandate zurück und verpissen uns jetzt hier, was eigentlich sinnvoll wäre, weil sie sowieso keine 5% hatten und jetzt schon mal gar nicht mehr, dann geben sie denen so einen beschissenen Gruppenstatus. Also. Ja, dann meine ich, da bedingt doch das eine das andere, wie soll man sagen, das Supporten durch die Medien und in dem Fall durch den Gruppenstatus Ihr bewirkt ja auch, dass sie im Gespräch bleiben und gewählt werden. Ja. Und sie werden gewählt und deswegen werden sie dann auch ein Gespräch gehalten. Also Wirtschaftsminister, Kulturbeauftragte, Innenminister, Ministerpräsidenten. Nein. Wir müssen ganz, ganz viel tun. Wir müssen Wir müssen ganz viel tun. Wir müssen reden. Unseren Freunden, Kollegen, Nachbarn uns den Mund vorsichtig reden. Wir müssen demonstrieren auf die Straße. Wir müssen uns engagieren, zivilgesellschaftlich, politisch und die schützen, die das tun. Wir brauchen unbedingt bessere Politik. Wir brauchen weiter die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Aber wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Es sind Alter, wie sie das gesagt hat, da bin ich beim ersten Mal schon komplett ausgeschieden. Wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Das ist so billig, so theatralisch. Und wir haben letztens auch in unserem, unserem Donnerstagstream die bunten Fische der Investigativsee drüber gesprochen, dass das halt Quatsch ist. Der hat damals das angeführt, dass man auch die KPD damals ja schon verboten habe. Also es funktioniert, warum nicht auch mit der AfD? Und haben wir schnell mal ins Wikipedia geschaut und gesehen, die KPD hatte bis kurz vor ihrem Verbot halt als eine ihrer Forderungen den revolutionären Sturz des Adenauer-Regimes. Nun, da ist es relativ einfach, verfassungsmäßig zu argumentieren, diese Leute wollen die Verfassung aushebeln und deswegen verbieten wir sie. Das ist aber überhaupt kein Präzedenzfall für das, was sie jetzt hier fordert. Weil, außerdem sind ihre Arme nicht stark genug, um ein Schwert richtig zu heben. Ja, aber wir haben ja auch das Schwert, nicht sie. Verfassungsfeinde. Und gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was. Paragraph 21 Grundgesetz. Verstöße gegen die Menschenwürde, Parteien, die darauf abzielen oder das Verhalten ihrer Anhänger, das darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das, was unsere Demokratie ausmacht, zu beschädigen, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Wir haben damit nicht viel Erfolg bisher gehabt und auch nicht viel Erfahrung. Wir haben das bisher in Deutschland 4-mal gehabt, 2-mal erfolgreich, einmal gegen eine sehr linke, einmal gegen eine sehr rechte Partei im letzten Jahrhundert, 2-mal in diesem Jahrhundert erfolglos. Und was es gibt, denn jetzt mit das einer AfD so verfassungswidrig? Oder Grundgesetz, weiß ich nicht. Ja, Faschismus, also, Faschismus. Was denn, wo denn? Faschismus, überall da. Musst du nachweisen können. Ja, Faschismus. Naja, lies doch mal zwischen den Zeilen. Lies doch mal zwischen den Zeilen, Mammon. Erinnerst du dich nicht? Aber nicht. Die sind nicht linksradikal. Also ich sehe das so, dass das irgendwie chancenlos ist, weil man muss eben zwischen den Zeilen lesen und das tut so ein Gericht normalerweise nicht. Und der Typ von Rektiv hat doch gesagt, sie wollen 5 Hauptamtliche einstellen, die nichts weiter machen, ja, als irgendwo in den Krümeln zu suchen, ob sie nicht doch was finden, wo der Höcke vielleicht dann doch irgendwie eine verbotene SA-Parole in irgendein Programm geschmuggelt hat oder so. Tätigkeitsbeschreibung für einen Job. Ja. Seite sehr, sehr ausführlich erklären, zu Recht hohe Hürden gegen ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbieten. Entschuldigung, und spätestens hier, ich habe es ja schon im Anteaser gesagt, die Sportpalast, also das hier, dieses nicht vergessen. Sie hassen dich. Das ist genau dasselbe, so was die Rechten über die übel. Ausländer sagen. Ey, die hassen dich und so. Das so ist so übel. Und so. Ja, das ist wirklich Hetze. Ethikrat, Alte. Ethikrat. Da spricht man mal von dem Bock zum Gärtner machen. Ey. Also das hier hat mit Ethik einen Scheißdreck zu tun. Und Tilo sitzt hinten und freut sich. Zum Kotzen. Standing Ovations. Das wird eine kranke Veranstaltung. Ja, Sport, nee, nicht Sportpalast, Palastrevolution 2024, Debatte zum AfD-Verbot. Plus Bodo Ramelow, genau, mit dem hat man erstmal Interview hier geführt. Der Bodo, ganze Bodo, Tag hier, bis der fast große zur Held. Hälfte ist Bodo Ramelow-Interview. Bodo, ich habe euch Weil wir mit Neuwahlen Höcke versprochen, den Ramelow, super. Originalplayer haben. Denjenigen, der heute in seinem Bundesparteitag in der Grugahalle noch nie kandidiert hat. Noch nie. Aber er entscheidet, wer da oben steht oder nicht steht. Er entscheidet. Ist es Oh, so? böse, böse. Ja, keine Ahnung, kann sein. Aber ich meine. Ja, und wen hatten sie dagegen? Hatten sie den Küppersbusch irgendwie, ne? Der hat doch irgendwie dagegen geredet. Wer ist die Dame hier? Die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Die war auch kontra. So, Kontra gab es aber, ja, Und die immerhin. hier, darf ich mal raten, die hat gesagt, schwarze Menschen können sich das nicht erlauben, dass es AfD gibt und deswegen verbieten oder so. Das ist ein Sängerin, Vorurteil. Aktivistin. Das ist ein Vorurteil. Ja, vielleicht war die auch Kontra. Ach so, nee, da steht dann Pro, ja, Ja, vielleicht. Pro. Komm, lass sie mal Okay, reden. verstehe. Das war nur eine Vermutung von mir. Ja. Vorgabe von 3 Minuten hält. Vielleicht schafft es ja Aishan Aishan, yeah, Aishan. Süß. Okay, ja, gut. Ich versuche es tatsächlich in der Zeit zu bleiben. Wir werden sehen. Es ist etwas würdelos, hier als schwarze Person die Betroffenenperspektive abzubilden, um einen moralischen Bonus zu erzeugen. Es ist fast so, als ob man zum Beweis die offene Wunde zeigen muss, damit weiße Deutsche glauben und verstehen, wie rassistisch Politik, Polizei und Gesellschaft sind. Alter. Okay, also habe ich ja nicht so weit davor, nicht so weit Ich vermute, jetzt weggelegen. kommt anekdotische Evidenz. Und ich Okay, mein erinnere Land ist. nochmal an unseren Donnerstagstream und da hat der Referent gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten in Deutschland. Entweder du hast Migrationshintergrund oder du hast Nazi-Hintergrund. Und ich glaube, auf dem Ja, das Schiff hat er segelt sinngemäß die aber hier so auch. gesagt, muss man auch dazu sagen. Er hat das nicht wirklich mit diesen Worten gesagt. Ich glaube, ich hatte das dann so eingeordnet, aber sinngemäß hat er das so gesagt, ja. Moment, Moment. Aber, wenn es diese offene Tür in der bürgerlichen Moral etwas gegen Rassismus tun wollen noch gibt, will ich das nutzen, bevor auch sie zufällt. Auch auf die Gefahr hin, dass danach Videos passieren, Alter, die mich auf. diese passiv-aggressive Nummer, ihr beachtet mich nicht genug. Das wollte ich jetzt nur hier nochmal mit reingesteckt haben in meine Sachargumentation. Alter, habe ich schon gar keinen Bock Rassismus mehr. fördern oder sowas. Es widert mich an. Unsere Demokratie liegt ohne Notfallmaßnahmen bald auf dem Sterbebett. In den letzten 10 Jahren ist ein explosiver Anstieg von rassistischer, antisemitischer, queerfeindlicher und ableistischer Gewalt zu verzeichnen. Ist die Yeah, AfD für die. Ableismus. Ableismus, mein Zauberwort. Ihr benachteiligt mich dadurch nur, weil ich able bin. Da musst du dich jetzt erstmal entschuldigen. So. Ja, der Anstieg antisemitischer Gewalt ist vielleicht nicht hausgemacht, sagen wir Diese rechten mal. Gewalteskalationen verantwortlich. Nicht allein. Die AfD hat mich 2016 nicht aus meinem angeblich bestohlenen Fahrzeug rausgezerrt und auch mit dem Gesicht auf den Asphalt gedrückt. Sie hat den Raum für rechtsextremes Gedankengut zwar noch weiter geöffnet, denn wer in Deutschland Ausländer hasst, weiß, bei welcher Partei er Unterstützung findet und zu welcher Jugendorganisation er gehen kann. Aber die AfD ist Als auch eine Beispiel. Gefahr wegen dem, was andere ihretwegen machen. Die AfD bestimmt unsere Debatten. Präsenz und Erfolg der Partei erlauben Politik, Gesellschaft und Medien die Hufeisenlüge, dass nicht rechtsextreme Gewalt das Problem ist, sondern dass die entsprechende Gegenbewegung zu links, zu woke, zu Antifa mindestens Nee. genauso schlimm oder gar dafür verantwortlich ist. Das Hufeisen sagt einfach, dass an beiden Enden der politischen Seiten Gewalt passiert und dass das beides Scheiße ist. Das ist doch gar nicht das, was sie Ja, eine gesagt hat. gewisse Nähe sagt es aber auch. Ne? Also deswegen, das ist ja das Hufeisen, diese Teile sind sich ja dann Ja, näher anhand als der Mitte Methoden, und das mögen die Leute Gewalt. halt nicht. Ja, die Gewalt Methoden sind Und ähnlich, genau. Verbote und sowas. Und es gibt ja auch genug Leute, die da gewechselt sind zwischen diesen beiden Extremen. Ja, das stimmt. Mit Schrecken und Ekel beobachten wir Betroffenen, wie bürgerlich-demokratische Parteien anstatt der Rhetorik der Partei entschlossen entgegenzutreten, deren Talking Points dankbar aufnehmen und zu eigener Politik machen, während es für uns buchstäblich um Leben und Tod geht. Drunter macht ihr es nicht, ne? Leben und Tod, weil wir ja jeden Tag davon hören. Jeden Tag hören wir davon, dass Menschen sterben müssen, weil es hier Rassismus gibt. Hier. Ja, und jetzt habe ich doch komplett recht gehabt, weil das war ja sinngemäß das, was ich meinte, dass sie das so hinstellen wird, dass sie das als schwarze Person nicht ertragen kann. Und das hat sie jetzt hier gerade gesagt. Es geht um Leben und Tod. Kannst du wegspulen. Ja. Kannst du den Kuppersbusch nochmal kurz anmachen? Das ist vielleicht interessant. Ich habe ein bisschen Angst, ist der Pro oder Contra? Der war Contra. Der war Contra, ja. Ich würde gern die schwarze Seite zuhören. Ihr tut hier marginalisierte Stimmen noch mehr. Ja, ich marginalisiere. Alter weißer Mann. Ja, genau. Zeig doch mal den alten weißen Mann. Der hat lang genug gesprochen. Nee, jeder darf 3 Minuten. Na, er sieht aber schon echt alt aus. Ja, der Körpersbusch ist gealtert auf jeden Fall. Hier fängt's an. Das sind die Pausen, die man macht. Das sind die Sprechpausen. Thema Nachdenke. Wenn wir nicht nur den in jeder Hinsicht versprengten Georg Elser hätten, einen Einzeltäter, der mit einer Höllenmaschine im Bürgerbräukeller 38 gesagt hat, Parteiverbot mache ich eher ein bisschen rustikal, bumm, Hitler weg, tot. Hat nicht funktioniert. Oder diese komische Community aus Militärs, aus Adligen, auch aus Demokraten, auch aus strammen Nationalisten und Judenhassern, die sich dann beim Stauffenbergputz zusammengefunden haben. Hitler weg, bumm, hat auch nicht funktioniert. Haben sie auch erst versucht, als sie dachten, oh, jetzt ist der Krieg verloren, jetzt können wir gegen den sein. Also wenn wir als Zivilgesellschaft irgendwo in unserer gemeinsamen Geschichte oder in unseren gemeinsamen Ahnenreihen Menschen hätten, die gesagt hätten, wir nehmen jeden gottverdammten Hebel, um das aufzuhalten. Das wäre wahrscheinlich ein Feiertag und die Kinder in der Schule würden die Namen der Richterinnen und Richter des Reichsgerichts singen, Blumen umkränzt und ja, wir hätten noch einen Tag, wo wir sagen könnten, so ganz auf fremde Hilfe angewiesen, um dieses Jahrtausendverbrechen loszuwerden, sind wir nicht gewesen, wir haben was hinbekommen. Ja, das wäre schön und so selten man in politischen und erst recht vater-mutterländischen Dimensionen stolz sein sollte, da könnten wir mal stolz sein. Es ist eine starke Geste, auch heute. Ja klar, eine Mehrheitsgesellschaft sagt, wir sind eine wehrhafte Demokratie und wenn die uns blöd kommen, können wir auch. Wenn die uns ein autoritäres Regime, wie so viele rings um uns ständig neu zu entstehen scheinen, aufzwingen wollen, können wir auch autoritär sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen dabei, ob die Sexiness von Autorität, die wir dabei empfinden, nicht auch was über uns selber sagt. Wir sind Demokraten. Zugleich würde dieses Parteiverbotsverfahren rund nach Umfrage und Wahlergebnis 18% der Bevölkerung sagen, ja, ihr habt ja wohl nicht alle Kisten auf dem Laster. Ihr seid draußen. Mal ab von den ganzen juristischen Unwägbarkeiten, die wir sehen, noch diskutieren werden. Es gab ja Parteiverbote. Alena hat es eben angesprochen. Es waren übrigens 5, nicht 4. Auf das KPD-Verbot in den 50ern folgte dann die DKP-Gründung, da war sie wieder. Auf das Verbot der Sozialistischen Reichspartei folgte die Gründung der NPD, da war sie wieder. Die KPD war schon aus im Bundestag rausgewählt zu dem Zeitpunkt. Die SRP waren nur ein paar alte Nazis, die in einer Fraktionsgemeinschaft saßen, die nie offiziell im Bundestag waren. Das war eine andere Liga als heute. Damals wurden mit diesen beiden Parteien nicht 18-20% der Bevölkerung entmündigt. Das entspricht nämlich nicht der Demokratie-Idee, ein Fünftel ihrer Insassen zu sagen, ja, ihr seid da, also da habt ihr euch vertan, nee, das geht nicht, dürft nicht mehr mitmachen. Die leben in der gleichen ungerechten Gesellschaft wie wir. Die leben auch in Wohnungsnot, in Bildungsnot, in Pflegenot, in immer eskalierender finanzieller Ungerechtigkeit, steuerlicher Ungerechtigkeit, in Diskriminierung und in Militarisierung. Und mit genau diesem Versagen unserer Gesellschaft, das wir alle wissen und dass wir uns alle schon sehr lange, teils sehr gelassen angucken, gehen natürlich die Extremisten und die Autoritären hausieren. Die Wählerinnen und Wähler, die da hinlaufen, geben uns eine 6, weil wir es als Zivilgesellschaft nicht hinbekommen haben. Und unsere einzige Idee ist, oh, wir haben eine 6 bekommen, lass uns zusammen das Zeugnis verbrennen. Und dann können wir schön einen Haken machen auf der moralisch richtigen To-Do-Liste. Heute wieder Parteiverbot gefordert. Ich bin, also ein Stück weit bin ich auch Stauffenberg. Nein, das reicht nicht. Man muss da gar nicht für oder dagegen sein, es ist auf jeden Fall zu wenig. Die Antwort von uns als demokratischer Gesellschaft, wenn wir uns dazu rechnen wollen, heißt, wenn wir die eskalierenden Ungerechtigkeiten weiter sauber durchfüttern und dafür nur ab und zu ein Symbol verbrennen, eben die NPD, jetzt die AfD, dann bleibt doch die Gesellschaft zutiefst ungerecht. Dann ist doch am nächsten Morgen nach dem AfD-Verbot alles das noch da, muss ich es wirklich nochmal sagen. Wohnungsnot, Bildungsnot, finanzielle Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Militarisierung. Nächster Morgen AfD-Verbot, alles noch da und der nächste Depp macht sich auf den Weg zu sagen, ja, es liegt am Ausländer oder woran es dann liegt. Denkt doch mal bitte an dieses EU-Wahlplakat von der unglaublichen Mutter Courtage, FDP, im Wahlkampf hing bei uns Migration steuern, sonst tun es die anderen. Also erstmal AfD verbieten und dann macht die FDP die AfD-Politik weiter und dann verbieten wir die FDP. Ich war immer dafür, auf mich hört keiner. Ja, seid ihr beeindruckt? Ja. Ich nicht. Ja, also macht ihr mal das Hufeisen einigermaßen auf. Was prinzipiell da, bin ich ja bei der FDP, weil mir die AfD nicht radikal genug ist. Abel, da solltest du nochmal drüber nachdenken. Ich denke sehr selten nach, wenn ich rede. Ja, also ich finde es natürlich recht, gegen, hat, dass die andere Argumente, die da einigermaßen ankommt. Womit er natürlich recht hat, ist, dass die ganzen Probleme noch da sind. Aber ich meine, im Endeffekt, was bedeutet dieses, wer auch immer dann kommt und was auch immer dann der Grund für die Probleme ist? Der Kapitalismus oder was? Also ich meine... Ja, genau. Ja, bei euch sind es dann immer die wirklichen Gründe, die angegangen werden. Und bei den anderen sind es nur die vorgeschobenen Gründe, ganz bestimmt. Und da kriegt ihr dann auch euer Hufeisen, wenn die ganzen Leute dann merken, dass sie da verarscht worden sind von eurer Gruppe und dann zu der anderen Gruppe rüber wechseln. Ja, es ist natürlich ein bisschen... Und das Pendulum schwingt. Es ist ein bisschen feige, die Argumentation. Wenn er nicht richtig sagt, was er meint, ne? Stimmt schon. Oh, geil. Ich bin Rechtsextremist, weil ich mit einem stolzen T-Shirt rumgelaufen bin. Ich find's klasse. Ich bin prinzipiell gegen das Grundgesetz laut diesen 90 Sekunden. Ja, durch ist der niedersächsische Verfassungsschutz wieder da. Und ihr wisst, was das bedeutet. Niedersächsisch. Also ich glaube ja, dass jemand den niedersächsischen Verfassungsschutz in der Ecke niedergeschlagen hat und sich dann so geschminkt hat, dass er wieder niedersächsische Verfassungsschutz aussieht. Ist so ähnlich, aber in Wirklichkeit, ne? Ist es die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ach so. Aber die Regierung. Aber mal mit allem Respekt, der Verfassungsschutz, der hat auch kein einfaches Los. Er muss all die super Purity-Spiraling-Extrem-Fringe-Gruppen, die sich irgendein merkwürdiges Zeug überlegen, beobachten. Und das ist, glaube ich, auch nicht einfach, wenn du da einfach einen Finger auf den Puls der Zeit haben musst. Also nur mal so vorweg gesagt. Also Kontrastprogramm war ja wieder stark. Wann war es, vor 2 Wochen oder so? Da hatten wir ja ein Video, wo sie sich mal dazu runtergelassen haben, einfach nur zu sagen, dass gewisse Aspekte von den Klimademos linksextrem sind und so Dinge wie Wohnungsmieten, Deckel, Kram irgendwie linksextrem sind und so. Und da haben sie ja von ihren Leuten in den Kommentaren jede Menge Aufregung gekriegt. Und da hieß es ja dann zu den Leuten in den Kommentaren so nach dem Motto, ja, nein, wir meinen es doch nicht so und so. Und hier gab es natürlich nur einen Doppeldown, aber wir schauen uns mal erstmal das Video an. Hört auf zu scrollen, wir verraten euch, was ihr über die neurechte Kampagne Stolzmonat wissen müsst. Eigentlich handelt es sich bei Stolzmonat ja erstmal nur um die deutsche Übersetzung von Pride Month. Das sagen auch Teile der Queer Community, die den Begriff Stolzmonat zu dem machen wollen, was er eigentlich sein sollte. Ein Ausdruck, der für Vielfalt, Toleranz und die Stärkung der Rechte queerer Menschen steht. Ja, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Da gibt es nicht irgendwelche Leute, die sich in Gewaltfantasien ergeben, zum Beispiel. Also ich sag nur... Sag mal, Trends, Cock oder irgend so ein Kram. Hier, so viele Turfs und nur eine Sense. Und diese ganze Baseballschläger-Scheiße, was ja auch ein Meme geworden ist seit 2012 schon. mit diesen Trans-Leuten mit dem Baseballschläger, gab es auch alle möglichen Leute, auch in Deutschland. Es gab Demos in Deutschland, wo mit Baseballschlägern rumgelaufen wurde, irgendwelche queere Demos, weil das so ein Meme geworden ist. Hier dieser Elio Tender hat auch mal irgendwas vom Baseballschläger gequatscht. Also das ist ja auch präsent in dieser queeren Szene, das mit dem Baseballschläger. Aber da geht es nur um Rechte, ne? Nur um Rechte. Letztes Jahr landete der Hashtag Stolzmonat zeitweise auf Platz 1 der X-Trends, allerdings als rechtsextremistischer Kampfbegriff. Auch in diesem Jahr. Wie auch der Hintergrund jetzt gerade hier vom Bunten ins Braune hier gewechselt ist. Die vor allem die neue Rechte zur Teilnahme am Stolzmonat auf. Die LGBTQIA+-Community zählt zu den Feinden. Ach du Scheiße. Zur Teilnahme am Stolzmonat auf. Die. Was ist das denn? AGB? Jetzt ist da schon ein Hoch 2 noch mit drin, oder wie? Das ist dann die Fußnote, oder was soll das jetzt sein? Steht wahrscheinlich für LGBTQIA Zoophilie. plus hoch 2 minus TM Community. und TM Das ist wegen dem fehlt noch am Kind. Ende. Wegen dem Kind von Elon Musk ist das auch, glaube ich. So heißt das, ja. Ja, Kann so ähnlich, sein. ne? Komm mal her, LGBTQI. Hoch zwei. Ja, und heißt das nicht AI statt IA? Spricht man das hoch zwei oder Quadrat aus? Lass sie doch noch mal sagen. Squared Vielleicht wahrscheinlich. kann sie das. Das ist quer, sehr gut möglich. Weil das G ist ja auch Englisch, von daher. Plus squared minus Community. LGBTQIA+-Community zählt zu den Feindbildern der rechtsextremistischen Szene. Neben der Diskriminierung. Und das ist alles, ne? Es gibt nichts Legitimes dran auszusetzen. An diesem Kram, dass irgendwie vor sämtlichen Ministerien irgendwelche Fahnen hier gehisst werden, die nichts mit diesem Land zu tun haben, keine Hoheitszeichen des Staates sind. Feindbild. Feindbilder entstehen aus dem Nichts, was man doch, hat die Darf Wissenschaft doch, glaube ich, ergeben. ich noch mal daran erinnern? Das ist ein Video vom Verfassungsschutz, nicht von Funk, nicht von den Datteltätern, nicht von der Amadeo-Antonio-Stiftung, nicht von Hate Aid. Es ist ein Video einer Landesbehörde von eurem Steuergeld finanziert, wenn ihr in Niedersachsen wollt. Von queeren Menschen sind Nationalismus, also übersteigerter Nationalstolz bei gleichzeitiger Abwertung anderer Nationen und die Ablehnung von Werten liberaler Demokratien Kernelemente des Stolzmonats. Citation needed. Aber Mädchen, die benutzen ja eben nicht zum Beispiel, sie könnten ja die Reichsflagge benutzen, schwarz, rot, weiß oder wie auch immer da die Reihenfolge war. Tun sie aber nicht. Sie benutzen Schwarz-Rot-Gold. Die Flagge, die in meinem Kopf mit 1848 und ähnlichen Dingen verknüpft ist, wo es um die Erkämpfung der demokratischen Rechte von den bisher adligen absolutistischen Herrschern ging. Und Mit auch vielen Terroranschlägen durch liberalistische Menschen, die dafür bereit waren, für ihre Freiheit zu sterben. Also. Wird oft unter den Deckel gekehrt, dass der Liberalismus auch eine Geschichte von Terror hat. Aus der damaligen Zeit, bis wir die staatliche Grundordnung etablieren konnten, die dem Liberalismus entspricht. Die Deutschlandflagge soll als Symbol für diese Kampagne vereinnahmt und mit den genannten Elementen assoziiert werden. Ja, das ist genau das, was mit der Regenbogenflagge auch passiert übrigens. Bei deiner LGBTQI plus Community. Da gibt es auch Leute, die das mit ihren Sachen assoziieren, obwohl es damit nichts zu tun hat. Queerfeindlichkeit nutzt die neue Rechte, um an bereits bestehende Vorurteile in der Gesellschaft anzuknüpfen und ideologisch Gleichgesinnte zu aktivieren, sich am Stolzmonat zu beteiligen. Mädchen, vor noch ein paar Jahren, da ging das überhaupt gar nicht. Wenn du dich da irgendwie hingestellt hast und irgendwie gegen Schwule oder Lesben warst, da haben dich die Leute angeguckt, als wärst du so was weiß ich nicht was, weil sich da nämlich so einiges getan hatte. Das Bild von den Leuten war so positiv wie überhaupt noch nie. Und dann kam dieses ganze LGBTQIA Plus Community, wo man jeden Scheißdreck irgendwie mit reingerieben hat. Und dann wieder gesagt hat, wir sind was Besseres als ihr, anstatt irgendwie, wir sind auch vernünftige Leute, wir sind nicht anders wie ihr. Und hat das alles mit dem Arsch wieder eingerissen. Und jetzt stellst du dich hin und sagst, wenn man das nicht alles geil findet, und zwar alles komplett, diese ganze Buchstabensuppe mit jedem Aspekt, der da irgendwie dahinter stecken könnte, dann ist man ein Rechtsradikaler. Und vor allem, also Stolzmonat an sich, für mich steht Stolz auf Deutschland dazu, dass ich mich nicht zu den negativen Aspekten von Deutschland bekennen kann, wenn ich nicht auch die positiven Aspekte meines Landes wahrnehmen kann. Also ich stelle das in Abrede, dass jemand, der nicht aktiv auf Deutschland stolz sein kann, überhaupt irgendwas aus der Geschichte gelernt haben könnte. Also. Ich habe einen Bekannten, der ist 1980 aus Schlesien gekommen. Das war also jemand, der nach dem Krieg ist die Familie in Polen geblieben, hat sich da der polnischen ziemlich heftigen Herrschaft unterworfen. Also die Leute wurden schon auch diskriminiert, wo man heute einen Verband gründen würde. Und viele sind dann nach und nach ausgekauft, beziehungsweise halt unter Hinterlassung ihres Grundstücks zugunsten des Staates dann auch in den Westen entlassen worden. Unter anderem auch er. Und er war halt jemand, der hat immer gesagt, ich bin Deutscher, ne? Ich bin kein Pole, ich bin Deutscher, geht mir weg, ne? Ich bin Deutscher. Und er kam dann hierher und hat das auch ganz, also ich bin stolz, Deutscher zu sein, klar. Und die Leute, sei leise, sag das nicht so laut, das sagt man hier nicht. Und so weiter und so fort. Also wir haben das schon ordentlich aberzogen bekommen, sowas zu sagen. Dabei gibt es durchaus Dinge in der deutschen Geschichte, auf die man mehr als stolz sein kann. Wie gesagt, ich habe gerade den Kampf um die Demokratie und um die Volksherrschaft erwähnt. Und wir haben genug kluge Köpfe in unserer Geschichte, auf die man durchaus stolz sein kann. Und auch wenn man sich nach dem Krieg verbliebenen Baudenkmäler und Städte ansieht, die halt nicht so sehr gelitten haben oder schön wieder aufgebaut worden sind, kann man durchaus stolz auf dieses Land sein. Warum nicht? Auf diese Weise soll der Eindruck einer großen Gegenbewegung zum Pride Month entstehen, ausgestattet mit Hashtag und der Deutschlandflagge im Stil der Regenbogenflagge im Profilbild. Eine ihrer Botschaften, queere Menschen gehören nicht zu Deutschland. Damit verfolgen RechtsextremistInnen... Wo sagen die das? Wo? Also ich sehe hier eher ein, ihr stopft uns mit eurem Zeug voll, jetzt zeigen wir euch mal, dass wir ein paar mehr sind als wir. Und das nicht in einer Art und Weise... Also ich lese nirgendwo davon, dass Leute bedroht werden, was doch sonst immer passiert und all diese Dinge lese ich nirgendwo. Nö, die Leute sind zynisch und böse und zeigen euch, dass es halt doch durchaus noch mehr Leute gibt, die stolz auf dieses Land sind, als Leute, die diesen Unsinn mit der Critical Race Flag da irgendwie verfolgen. Und das ist deren gutes Recht. Ja, doch da wieder. Die Leute, die das ablehnen, dass Deutschland für alle da ist, das ist die sogenannte queere LGBTQIA+-Community. Ich erinnere noch vor ein paar Jahren, als sie dieses, wo war das, in Köln, glaube ich sogar, ne? Oder in Berlin oder so, ich glaube in Köln. Da wollten sie als Motto vom CSD Einigkeit und Recht und Freiheit machen und diese Leute sind ausgetickt. Und ich meine, es gibt doch zum Beispiel auch von einem der Galionsfiguren dieses Stolzmonats, gibt es auch Bilder in Frauenkleidern zum Beispiel. Wo steht denn da, dass man nicht stolz und nicht binär sein kann? Das finde ich so ein bisschen so, ja, wir unterstellen euch jetzt mal, was wir glauben, was in euren Köpfen drin ist. Weil ich glaube, der Großteil dieser Stolzmonat-Leute würde sagen, ja, lasst sie doch machen, was sie wollen. Sie sollen mich nur nicht ständig damit volllabern. Oder meine Kinder. Oder halt alle Medieninhalte damit zu verbinden. Ja. Einen metapolitischen Ansatz, mit dem sie Einfluss auf den vorpolitischen Raum ausüben. Das macht ihr doch auch gerade. Ihr macht das, ohne dass ihr irgendeine Befugnis dazu habt. Ihr seid eine Behörde. Ihr seid ein fucking Geheimdienst. James Bond macht auch keine Videos. Ja, ich muss mir gerade so vorstellen. Irgendeine Praktikantin von James Bond. Ich kläre euch jetzt mal auf über den Blofeld. Blofeld ist also wirklich der Schlimmste und überhaupt. Und er hat gesagt, irgendwie, ich hatte der Beißer wäre eine andere Rasse. Und dann hat er über Oddjob-Witze gemacht. Und es war total schlimm. Und vor allem das Schade ist ja, dass der Stolzmonat was vollkommen Organisches war. Also das war einfach nur ein Ausdruck von, also zumindest letztes Jahr war es komplett organisch, also kam von den Leuten selber. Es war keine geplante Kampagne oder sowas. Dieses Jahr. Ich bin nicht so sicher. Also du bist nachdem doch sonst immer der Verschwörer. Nee, ja. Ich glaube auch, das war am Anfang zumindest organisch, aber es sind gleich viele Leute auch mit Geschäftemacher-Ideen drauf eingestiegen. Auf jeden Fall. Genau. Wie es halt so ist. Also ich glaube schon, dass das am Anfang wirklich so eher so ein Spaß war und er hat sich dann bisschen lawinenartig entwickelt und dann sind halt Leute hingegangen und haben das institutionalisiert sozusagen. Gab es ja auch irgendwie Streit um irgendwelche Marken, die angeblich angemeldet worden sind. Ach Gott. Ja, ich glaube, das war dieses Jahr dann aber, oder? Ja. Es war da, ich mache ja, weiß kaum einer, ich habe einen eigenen Alternativmonat zum Pride Month, den Stollmonat. Hashtag Stollmonat. Den fand ich tatsächlich besser, obwohl ich stolzer Stolzmonat-Partizipient war, fand ich den Stollmonat doch nochmal um Längen besser. Also da gibt es Einblicke in freie Energiemaschinen und hier den Koanda-Effekt. Das finde ich interessanter jetzt als diese politische Auseinandersetzung. Stein für antidemokratische Position legen. Ja, der Stolzmonat legt den Grundstein für antidemokratische Positionen. Ganz bestimmt. Ganz und bestimmt. Aber nicht die LGBTQIA+-Bewegung. Ne? Die auf gar keinen Fall. Wo hier irgendwie der Stand von der FDP in Hannover mit Kot beschmiert wurde, dieses Mal bei dem CSD-Ding da über Nacht. Alles lupenreine Leute. Das ist ja Stuhl. Jemand hat mir in die Stiefel geschissen. Ja, und dann fragt er jemand nach, inwiefern verstößt der Stolzmund gegen das Grundgesetz? Was ist die Rechtsgrundlage, die der Verfassungsschutz ermächtigt, eine solche Social-Netzwerk-Kampagne zu fahren? Und die Antwort auf die erste Frage lautet Artikel 1 Grundgesetz. Artikel 1 Grundgesetz ist der Grund, warum der Stolzmonat gegen das Grundgesetz verstößt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da verstößt der Stolzmonat gegen. Das ist der Gummiparagraf, auf den du dich immer referenzieren kannst im Notfall. Ja, mit Würde von Leuten, also da könnte ich dir auch Bilder von CSD zeigen, wo die Würde von Menschen nicht so gut dargestellt wird, sagen wir es mal so. Ja. Und ihre Rechtfertigung ist wohl in Paragraph 3, Römisch 3 des niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes zu finden. Und da steht dann wahrscheinlich drin, wir dürfen machen, was wir wollen. Metapolitisch. Ja, und dann nach Nerverei irgendwie 2 Tage später haben sie dann noch dieses Ding hier verbracht irgendwie, muss ich glaube ich auch nochmal groß machen, damit man sieht, was da genau draufsteht auf dem Video. Da gibt es dann irgendwie so einen Hund, der irgendwie komisch guckt. Verfassungsschutz bei Extremismus unterhalb der Strafbarkeit. Da guckt der grimmige Hund und hat alles im Blick. Als Frühwarnsystem der Demokratie. Als Frühwarnsystem der Demokratie werden wir im Vorfeld konkreter Gesetzesverstöße tätig. Konkreter Gesetzesverstöße. Um verfassungsfeindliche Bestrebungen frühzeitig zu erkennen. Konkreter Gesetzesverstöße. Im Vorfeld konkreter Gesetzesverstöße. Verfassungsschutz bei Extremismus unterhalb der Strafbarkeit. Konkreter Gesetzesverstöße. Make it make sense. Verfassungsschutz. Die Trethupe der Demokratie. Ja. Und hier sehen wir die Süddeutsche Zeitung mit einem Titel, der da heißt: Nach Podcast-Auftritt ist Toni Kroos der neue Posterboy der Rechten. Und Pauline Voss merkt dazu an, eine migrationskritische Aussage und du kriegst solche Schlagzeilen. Und dann wundern, dass die Leute den Eindruck haben, sie können nicht mehr frei sprechen. Nee, die wundern sich nicht, Pauline, sondern die wollen das so haben. Das ist ja genau die Strategie. Ja, der erste Satz absolut richtig. Wer ist Toni Kroos? Das ist so ein Fußballspieler. Kennst du nicht? Du bist doch der stolze Deutsche hier. Ex-Fußballspieler. War der Ex-Fußballspieler. Die drei Reiterinnen der fucking Apokalypse gucken mich an. Chris, du machst mir Angst. Warum blendest du sowas ein? Alter Schwede. Ich hab Angst. Angst. Ihr habt alle Angst vor starken Frauen, ja. Ja. Von denen schon. Ist das, ich wollte euch nur hinweisen auf dieses Remake hier von Hexen, Hexen, oder nie? Wie war das andere? Die Hexen von Eastwick. Nee, die waren hübsch zum Großteil. Verdammt. Ja, es ist Testcard Rechtspop. Über rechtsradikale Memes und rechte Frauen in der Popkultur. Ein Vortrag im Rahmen von dem Popkulturfestival. Am 28.8. bis 30.8. in der Kulturbrauerei in Berlin. Ich habe mich ja echt gefragt, wer sind diese rechten Popkulturfiguren? Irgendwie Sängerinnen von Rechtsrockbands? Oder gibt es irgendwelche Filmfiguren? Oder? Na, schauen wir, was hier steht. Auf jeden Fall sind das Veronika Kracher, die haben wir wahrscheinlich schon erkannt alle. Viola Nordsieg und Moderation Ariana Zustra. Der Taz-Autor, ja, wenn das schon so anfängt. Der Taz-Autor Julian Weber konstatierte zur Erscheinung der aktuellen Rechtspop-Ausgabe des Magazins Testcard aus dem Mainzer Ventilverlag: Hier werden viele Steine umgedreht. Zwei der Steindreher-Sternchen innen sitzen bei Popkultur auf der Bühne. Veronika Kracher hat noch nie einen Stein umgedreht in ihrem Leben. Die wirft mit Steinen. Ist seit Jahren eine, also mit metaphorischen Steinen, ist seit Jahren eine Kapazität unter Deutschlands Experten für die Umtriebe der Alt-Right. Nee, die nimmt alles, was sie nicht mag und macht da Label drauf und hetzt die Leute drauf. Und eigentlich hat sie auch nur ein Label. Maskulisten und Incel-Szene, hat sie keine Ahnung von, nur ein strategisches Verhältnis dazu. Sie kommentiert stets kenntnisreich. Pff, gelogen. Und auf Basis langzeitiger und erschöpfender Recherchen, lach mich tot, über die Codes und Symbole der neuen rechten Internetszenen. Just for the Lulz heißt ihr Beitrag im Heft, den sie vorstellen wird. Viola Nordsieg hat sich zusammen mit Tim Kegler ausgetauscht, welche Rolle rechte Frauen in der Popkultur einnehmen. In weiche Formen, harte Worte zeichnet sie die verschiedenen Rollmodels und Identitätsmuster für weibliche Nazis nach und offenbart weibliche Nazis oder irgendwelche Threadwives oder so. Und offenbart die Notwendigkeit dieser gesellschaftlichen Aufgabenteilung für das neofaschistische Weltbild. Also weibliche Nazis und Threadwives ist ein großer Unterschied. Also. Ariana Zustra, Musikexpress, Kaputt, Magazin für Insolvenz und Pop. Ist das jetzt ein und dasselbe Magazin oder zwei verschiedene? Weiß ich nicht so ganz. Moderiert den Talk. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig und sehr, also die Expertise ist garantiert hoch. An dem ganzen Ding. Ja, ich habe das Rabbit Hole noch ein bisschen weiter aufgemacht, weil ich bin ja jemand, der Popmusik durchaus zu seinen Lieblingsmusikgebieten zählt und guter Pop ist mir immer willkommen und da es ja hier Popkultur heißt und auch ein Festival, das habe ich mir das dann näher angesehen. Und was soll ich euch sagen? Es ist ein absolutes Horrorkabinett von Dekonstruktion und Genderrollen. Und es gibt sogar eine Hütte irgendwie in der Mitte von der Brauerei dann draußen. Das ist irgendwie der Queer Safe Space, wo dann nur queere Künstler. Stell dir vor, du machst abhängig davon auf einem Festival, wo du hingehst, ob die Leute auf der Bühne genauso poppen wie du. Was ist das für eine kranke Lebenswelt, wo wo die Sexualität der Musikanten irgendeinen Einfluss auf darauf, wer die Musik rezipieren kann oder nicht hat. Warum ist das, muss ich mich da anmelden, wenn ich als heterosexuell, beschränkt man damit nicht die Reichweite eines Künstlers, indem man ihn gleich in so eine Schublade tut? Aber ja, also besonders lustig fand ich die amerikanische Gruppe Come Girl Aid, die irgendwie, ich habe in die Musik reingehört, wenn man es so nennen will, die offensichtlich halt immer noch im Jahr 2024 damit schocken können, dass sie halt wie Sexpuppen angezogen sind und in Mikrofonen stöhnen. Das gab es in den 80ern schon und auch schon früher. Ich meine, wir erinnern uns alle an Serge Gainsbourg und Je t'aime. Ja. Also da wird wirklich der feuchte Traum von der Auflösung des Kulturbetriebs in Beliebigkeit und Fetisch und was weiß ich, vom Staat mitfinanziert, denn viele Veranstaltungen, zum Beispiel Come Girl Aid, werden auch von aus dem Topf von Claudia Roth gefördert, der für Kultur und Repräsentation und Diversität und Inklusion da ist. Ja. Also Berlin halt, an einem ganz normalen Tag eigentlich. Ja. Das fand ich auch ganz lustig hier. Oh, ich bin getriggert. Ja, vom Surkamp. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Hornes. Und ich hasse es, dass ich alle davon gelesen habe. Ja. Speziell Hornes. Okay, speziell den, ja. Der sagt mir eigentlich gar nicht so viel. Welches Buch ist denn von dem? Ich will nicht drauf eingehen. Ich versuche, dieses Wissen zu verdrängen und mein Leben ohne dessen Information weiterzuführen. Okay, auf jeden Fall brüstet sich der Verlag ja damit, mit diesen, dass sie ja diese Autoren verlegen, haben ja auch eine Dame, die so einen Jutebeutel hier um die Schulter trägt und unten drunter der erste Kommentar war gleich dieser hier. Alter, ein reiner Männerverlag, echt jetzt? Sieglinde beschwert sich, dass es Männer sind. Ich bin mir sicher, dass diese Leute Männer sind, ist das Unwichtigste an dieser ganzen Sache. Und ich bin mir sicher, dass der Surkamp-Verlag auch bescheuerte Frauen vertreibt. Keine Angst. Eigentlich zieht das doch alles nicht mehr, weil rückblickend kann man doch jetzt gar nicht feststellen, ob das Männer waren. Weil wir haben ja nur ihre eigenen Aussagen und Bilder von ihnen. Wie wollen wir denn feststellen? Das war ja zu einer Zeit, als Queerness und Transidentität noch gar kein Thema waren. Theodora, ja, Adorno, weiß. Ja. Damals waren wir halt noch nicht unter Vollmarkuse, da wussten wir das noch nicht. Ja. Unter Vollmarkuse. Heriberta Marcuse. Hm? Wer weiß. Und wir bleiben beim Thema Kulturmarxismus. Das ist so geil, ich höre so eine Akustikgitarre. Es ist auch an uns. PsychotherapeutInnen, emanzipatorische Verhältnisse zu schaffen. Schränk, schränk, schränk. Ja, oh, Völker hört die Signale. Aber darauf läuft sie nämlich hinaus. Wer hätte das gedacht, ein Artikel hier vom, das ist irgendwie so ein Verband von Psychotherapeuten, BVVP. Vielfalt macht den Unterschied, steht unten drunter. Weiß ich auch nicht, was das mit Psychotherapeuten zu tun hat. Vielfalt macht den Unterschied, aber gut, das müsst ihr selber wissen. Und der Herr Dix hier, man darf keine Bilder von ihm machen und sie verschicken, das ist verboten. Der meinte, dass die Psychotherapeuten politischer werden müssen. Bitte nein. Wegen autoritärer Formierung in Europa. Ne? Und wenn die Psychotherapeuten meinen, dass sie gegen autoritäre Gedanken vorgehen können, na, was sagt uns das? Ist das eine neue Idee oder ist das eine alte Idee? Das Mainstream. Psychologen gegen autoritäre Gedanken bei ihren Schutzbefohlenen oder was? Ich habe mir jetzt ein Glas Whisky eingeschenkt. Es tut mir leid, es ist zu viel. Du warst ja Donnerstag gar nicht da. Du hattest doch Zeit, dich auszuruhen. Ich weiß. Die autoritäre Formierung in Europa wird immer sichtbarer und auch in Deutschland erleben wir einen massiven Rechtsruck. Auf die Enthüllungen über ein Geheimtreffen der AfD mit Akteurinnen der CDU und Unternehmerinnen gab es massiven Protest aus der Zivilgesellschaft und auch Psychotherapeutinnen haben Stellung bezogen. Der BVVP hat sich in einem Schreiben nach einer online stattfindenden Frühjahrsdelegiertenversammlung 15. und 16. März 2024 solidarisch mit den landesweiten Demonstrationen erklärt, sowie sich für eine offene Gesellschaft und toleranzgetragene Gesellschaft ausgesprochen. Toleranz für was? Dann die Stellungnahme. Ja, ich weiß nicht, ob wir das alles komplett lesen müssen, geht noch eine ganze Weile, also ich wollte es eigentlich nur zusammenfassen. Er beschwert sich jetzt hier darüber, dass ein Extremismusbegriff da gewählt wird, der nicht nur auf rechts ausgelegt ist, weil es ja dieses böse Hufeisentheorem gibt und diese Sachen und das gefällt ihm natürlich nicht und er will ja, dass man exklusiv nur gegen rechts kämpft, weil das sind ja die Autoritären. Linksautoritäre gibt es ja überhaupt gar nicht. Nein. Und dann gibt es den letzten Teil von dem ganzen Kram und da spätestens da wird dann alles klar. Das kannst du gerne nochmal vorlesen, Ebel. Der Fluchtpunkt einer Psychotherapie müsste damit der kategorische Imperativ sein, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtlichendes Wesen ist. Marx 71, Seite 10. Es ist auch an uns Psychotherapeutinnen, emanzipatorische Verhältnisse und die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Assoziation zu schaffen, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Marx, Engels, 1884. Nur mit diesem Fokus kann eine Psychotherapie wirksam und schlagkräftig den aktuellen Rechtsruck vorgehen. Nein, ihr Ausrufezeichen. Ihr emanzipiert damit Geisteskrankheit. Sorry. Ja, diese emanzipatorisch, das ist einfach nur ein, das ist auch nur so ein Codewort. Veronika, hier hast du Codewörter. Und wie schön, dass man jetzt hier auch nochmal sieht, ne, darüber bist du nur über Foucault beschwert, ne, also diese Gesellschaft, das ist alles eine Ausbeutung und die Leute sind hier verächtliche Wesen. Na, und mit dem wunderbaren Kommunismus wird das alles in Ordnung kommen. Also lasst mal kommunistische Psychotherapie hier machen mit den Leuten und ihnen ihr falsches Bewusstsein nehmen und sie in die gute kommunistische Welt führen. Und der Witz ist, wenn du denselben Scheiß auf Chinesisch auf den Blog schreiben würdest in die Öffentlichkeit, würde die CCP kommen und es zensieren, weil sie sagt, wir wollen mit Marx nichts mehr am Hut haben. Das ist noch das Lustige daran. So ein Text würde in China zensiert werden. Also, jemand, den ich kenne aus dieser Branche, der selber auch Therapeut ist, aber nicht mein bester Kumpel, von dem ich schon öfter gesprochen habe, sondern ein anderer, der hat mir erzählt, dass er durchaus halt auch schon gerade jetzt in dieser organisatorischen Geschichte, dass da ganz viel woke Formulierungen drin sind und dass man auch aneckt, wenn man halt irgendwie bei diesen Sitzungen oder Ähnlichem halt Dinge anzweifelt oder Dinge sagt, die den anderen nicht passen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Schlachtfeld für die Leute. Weil das ja, da kann man wieder Leute an ihrer schwächsten Stelle greifen, so wie eine Sekte. Ja, speziell psychisch angeknackste Menschen als Revolution. Ja, auch um sich um die Realität zu unterhalten. Es geht ja auch darum, was ist die Realität sozusagen, wie sollten die Leute sich darin verhalten? Und hier hast du halt ein Ding, das sagt, ja, lass einfach so machen, wie Marx das sagt. Und Engels. Weil das ist ja das, worin wir uns befinden. Diese Realität, die dadurch kaputt ist, dass die Leute nicht marxistisch genug denken. Und das ist unsere Aufgabe, den Leuten das beizubringen. Und das können wir so radikal machen, wie wir wollen, weil wir sind ja nicht die Autoritären, das sind ja die anderen. Und wie viele von denen stehen dann schreiend vor dem Haus eines Politikers am Ende oder noch schlimmer? Ja. Das ist hier eine Leseempfehlung. Das ist ziemlich lustig, weil das hat genau die, also das hätte ich Ihnen vorher sagen können, Sie hätten keine Studie durchführen müssen. Hier hat jemand eine Studie gemacht, hat sich zwei verschiedene Gruppen von Accounts genommen, die auf beiden Seiten des feministischen Spektrums im Konflikt um Transrechte stehen. Also einmal die Leute, die sagen, ja, Transfrauen sind Frauen. Wer das nicht sagt, wer das irgendwie anzweifelt, ist des Teufels. Und auf der anderen Seite die Gruppe, die sagt, nee, Leute mit Penis möchten wir nicht in unseren Safe Spaces haben. Also die landläufig von den Ersteren als TERFs bezeichnet werden. Was natürlich ein dreckiges Schimpfwort ist. Genau, jetzt muss ich hier nochmal nach dem Artikel suchen. Da haben wir... Nicht, es ist kein Artikel. Es ist praktisch ja eine wissenschaftliche Arbeit. Die haben 40.000 Tweets gesammelt von den jeweiligen Gruppen und haben halt versucht herauszufinden, wie diese Gruppen den Opferstatus in ihrem politischen Spektrum praktisch konstruieren. Ja? Und wie gesagt, ich finde es nicht so interessant von den Ergebnissen, weil das hätte ich Ihnen sagen können, aber es ist hier halt sehr gut wissenschaftlich dargestellt, auf welche Art und Weise halt die aus verschiedenen Gruppen Opfer machen, wo sie bereit sind, Kompromisse zu machen, wo sie bereit sind, keine Kompromisse zu machen und was das im Endeffekt auch für Auswirkungen auf die politische Strategie der Gruppen hat. Ich kann hier mal einen random Ausschnitt vorlesen, aber das ist ein sehr langes Ding. Aber ist ziemlich interessant, wenn man wenn man sich für diese Dynamik interessiert, weil man halt so Fragen, woke oder nicht woke, halt interessant findet. Selbst wahrgenommene kollektive Viktimisierung ist für die Organisation sozialer Bewegung von zentraler Bedeutung, da sie eine unverdiente Ungerechtigkeit gegenüber einer Gruppe durch eine andere Gruppe signalisiert. Sie fungiert als geteilte gruppenbasierte Wahrnehmung, bei der die Mitglieder der eigenen Gruppe, zutreffend oder nicht, glauben, von einer anderen Gruppe schikaniert worden zu sein. Viktimisierung bietet eine Linse, durch die Gruppenmitglieder ihre aktuelle Gruppensituation verstehen können, motiviert zur Mobilisierung, rechtfertigt Aktionen gegenüber der anderen Gruppe und bietet ein Manifest für Außenstehende, das Sympathie und Engagement für die Ziele dieser Gruppe schafft. Auf diese Weise schaffen In-Groups eine positive Unterscheidung zwischen Gruppen, indem sie sich selbst als verletzliche Opfer kategorisieren und Out-Groups als amoralische Täter, die anschließend entmenschlicht und delegitimiert werden. Opferidentitäten sind keineswegs eine unerwünschte Identität, die Schwäche signalisiert, sondern können von Gruppen genutzt werden, um kollektive Wertschätzung zu gewinnen, indem sie eine Position moralischer Überlegenheit gegenüber Tätergruppen beanspruchen. Dabei haben sich zwei unterschiedliche kollektive Opferprozesse herauskristallisiert, das inklusive Opferbewusstsein und das exklusive Opferbewusstsein. Das nur so als Häppchen, aber ihr seht, es ist auch durchaus nicht, ich habe eine leichte Tendenz Richtung Woke festgestellt beim Durchlesen. Aber insgesamt muss man sagen, das ist hier wird auch sehr klar gesagt, dass die gerade halt auch der Missbrauch dieses Opfernarrativs auf beiden Seiten der Medaille zu sehen ist. Die Tendenz, sich als Opfer zu präsentieren, ist auch stark korreliert mit der dunklen Triade. Also mit Charakterverhalten, die eher ungern gesehen sind, aber universal vorhanden. The Dark Triad. Jupiter, Pluto und Uranus. Und hier sind wir gleich wieder im Bereich der wunderbaren Wissenschaft. Und das finde ich schon irgendwie, das ist also, wir können hier oben lesen, dass dies hier ist ein Abstract einer Dissertation. Verliehen wird der Grad Doktor der Philosophie, also PhD im amerikanischen Bereich. Das kommt hier von der Rowan University. Hab nicht nachgeguckt, wo die ist. Das tut mir leid. Aber das ist also, sexuelle Gewalt ist in den Vereinigten Staaten weiterhin ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Ein Großteil der Forschung konzentrierte sich auf geschlechtsbinäre Personen, obwohl schwarze Transgender und nicht-binäre Personen aufgrund gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung besonders gefährdet sind. Und so weiter und so fort. Die Studie möchte die Lücke schließen, indem sie sich auf die Schnittstelle zwischen Geschlecht und Rassenidentität konzentriert und einen intersektionalen Stigma-Rahmen verwendet, um die Verbreitung und Auswirkung sexueller Gewalt auf BTN, also Black Transgender and Non-Binary Studenten, zu untersuchen und sich für umfassendere institutionelle Reaktionen einsetzen. Also gebt mir Geld, die Leute leiden. BTN, hatten wir das schon? Das ist mir neu. Black, Trans and Non-Binary. Hatten wir das schon? Ist das kommt das mir auch nicht bekannt vor, nee. Sag das jemand im Chat. Ist wieder ein neues Wort, das ist ja cool. BTN, BTF, BTN. Genau. Und okay, wir merken also schon ziemlich kulturmarxistischer Unsinn, das Ganze. Dafür gibt es eine Philosophie. Gerade, aber man muss ja auch noch eine Leistung erbringen. Man kann ja nicht einfach nur Worte aneinander hängen und dann ist man am Ende Philosoph, also muss man auch was tun. Und diese Person hat also praktisch eine Studie auch durchgeführt. Die vorliegende Studie zielte darauf ab, die einzigartigen Erfahrungen von BTN-Studenten mithilfe eines qualitativen Forschungsdesigns unter Verwendung der interpretativen phänomenologischen Analyse besser zu verstehen. Drei Teilnehmer nahmen als Einzelinterviews teil. Drei Teilnehmer nahmen an Einzelinterviews teil. Drei. Drei. Doktor der Philosophie. Drei Interviews geführt. Okay, und ich hätte jetzt erwartet, dass dann steht, von 100.000 haben wir online befragt oder so. Nein, drei. Aber nicht, es ist nur drei, ja, okay. Es wurden 11 untergeordnete Themen. Ja, darf ich kurz mal, also die Rowan-Universität liegt in New Jersey, habe ich herausgefunden, einer Stadt namens Glassboro. Nie gehört, aber da. Ja gut, in New Jersey sind sie eh schon gestraft. Aber wenn du drei Leute interviewst für dein PhD, dann frage ich mich, warum ich kein PhD habe. Ja, ne? Weil ich habe mindestens drei Leute, die ich kenne, die ich auch interviewen könnte. Ja, das sind die Schwarz, Transgender und Non-Binary. Ich kann die mit Edding anmalen. Ist es eigentlich okay, wenn ich einen schwarzen Non-Binary Transgender habe, kann ich den, reicht der für alle drei, wenn ich nur den befrage? Aber wie kann der denn gleichzeitig Non-Binary als auch Transgender sein? Ja, einen Tag so, einen Tag so. Nee, ich weiß, er ist transitioniert von Mann oder Frau nach Non-Binary. Ja, eben. Vielleicht hat er internalisierte White Supremacy und ist deswegen sich seiner Queerness nicht bewusst. Und ich bin dabei, die verschütteten Erinnerungen an die Queerness zu entdecken im Interview. Das könnte auch gehen. Kulturell, also am Ende sagt der Mensch dann auch, kulturelle Faktoren wie das hier Greek Life, also diese Verbindungen, tragen zu einer unsicheren Umgebung bei. Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit der proaktiven Campusleitung und eines integrativen Umfelds, um halt die Gewalt und all das anzugehen. Also mit anderen Worten, Unileitung rückt Geld raus, die Menschen leiden. Wir brauchen hier Sonderspaces für uns und unsere. Das haben die drei Studenten mir gesagt. Ja gut, vielleicht hat er ja auch noch andere Sachen gemacht, außer diese Umfragen. Dann würde ich das in mein Abstract schreiben. Ja. Also. Der PhD ist auf jeden Fall verdient und keine Teilnehmerurkunde, weil so halt. Hetzjagd auf Lady Bird Entwickler. Vor wenigen Tagen ging die Meldung durch die Presse, dass der unabhängige Browser Lady Bird von Andreas Kling mit Chris Wanstrat, einem Gründer von GitHub, einem Sponsor gefunden hat, der mit 1 Million US-Dollar in das Projekt einsteigt. Auch wir haben darüber berichtet. Ein unpolitisches Projekt. Die Hetzjagd ist eröffnet. Auf genau. GitHub stellt Kling Richtlinien für eine Beteiligung am Projekt unter dem Titel Contributing to Lady Bird bereit. Darin heißt es in einem Absatz unter dem Titel On Ideological Motivated Changes. Dies ist ein rein technisches Projekt. Als solches ist es kein geeigneter Ort, um eure persönlichen, politischen oder religiösen Überzeugungen zu werben. Alle Änderungen, die mit ideologisch motiviert erscheinen, werden abgelehnt. Das und die Tatsache, dass im Git des Projekts ein Repository mit der Bezeichnung Master existiert, rief offensichtlich einige Social Justice Warrior auf den Plan, die glaubten, ein weiteres Ziel für ihre Agenda gefunden zu haben und daraufhin auf Mastodon eine wahre Hetzjagd entfachten. Die Aktivisten gruben zudem ein Commit von vor 3 Jahren aus der Dokumentation an einer Stelle im Sinn inklusiver Sprache aus dem Personalpronomen he and they machen wollte. Der Kommentar hatte vorher nie etwas zum Projekt beigetragen, weswegen Kling den Comment als politisch motiviert ablehnte. Er sagte im Nachhinein, er würde heute vermutlich anders entscheiden. Aus dem Ruder gelaufen. Die Kampagne begann mit den Aussagen auf Mastodon, die Entwickler von Ladybird seien frauenfeindliche, transphobe Arschlöcher. Darauf ja, woher kenne ich dieses Playbook denn? Habe ich das schon mal irgendwo gesehen? Schönes Browserprojekt habt ihr hier. Wäre doch schade, wenn dem was zustößt, oder? Wie Sexismus oder so. Ja, wie kannst du denn auch heute noch dein Repository Master nennen? Das geht so nicht. Darauf folgten Kommentare wie technisch und damit unpolitisch zu sein, ist nur eine andere Art zu sagen, wie man sei mit dem Unterdrücker verbündet. Das ist mal eine heftige Aussage. Für Tom Hollerwerder, der Betreiber von OS News, reichte das aus, die Berichterstattung über Lady Bird einzustellen und die bereits veröffentlichte News über den neuen Sponsor zu entfernen. Oh, sozialer Tod, schönes Projekt. Wir haben mit einer Rufmordkampagne dein Browser zerstört. Welcome from the Social Justice Crowd. Danielle Foray, die treibende Kraft hinter Elementary OS, schrieb auf Mastodon: Stell dir vor, du versuchst ein erfolgreiches Softwareprojekt ohne queere Menschen aufzubauen. Mit was für einem Talentpool arbeitest du? Mit Menschen, die tatsächlich programmieren können und Beiträge leisten, die über Daydream hinausgehen. In die rechte Ecke wird Kling vom Podcaster Joe Ressington gestellt, wenn dieser schreibt, es ist eine Schande, dass die einzige Hoffnung, die wir auf eine neue Browser-Engine haben, von einem No-Politics-Typen, der das Sagen hat, beschmutzt wird. Oh, wir müssen politisieren, egal was es ist. Wie viele Browser gibt es? 400? Dieser eine muss politisiert werden. Es ist keine Überraschung, dass die rechtsextremen Linux-Leute, ja, prinzipiell sind alle Menschen, die Linux bedienen können, Neonazis. Möchte ich also mal einwenden. Die Weltraumaffen übrigens seit von Beginn an produziert auf einem Linux-Rechner, der in Argentinien operiert wird. Wir werden in den LNL-Sendungen nicht darüber berichten, wie kommt man bitte zu solch einem verzerrten Weltbild. Oh, da muss das Opfer dann sich fragen lassen, welcher Rock es getragen hat, wenn es apolitisch Technik machen wollte. Es nimmt langsam Überhand. Interessant ist, dass Personen mit den gleichen Pseudonymen erst kürzlich im NixOS-Projekt versuchten, Personen zu entfernen, die den Transgedanken nicht glaubhaft genug vertreten. Purity Spiraling. Ein Red Hat-Entwickler gefiel die Ausdrucksweise des Entwicklers des Window-Managers Hyperland nicht, worauf er ihn von jeglicher Beteiligung am Free-Desktop-Projekt rigoros ausschloss. Bei NixOS steckt mehr dahinter. Interessant ist aber, dass die gleichen Personen sich jetzt auf Lady Bird stürzen, wo es nach meiner Meinung keinen Grund für diese Anschuldigungen gibt. Auch auf Reddit wurde der Fall zum Anlass für längst erledigt geglaubte Diskussionen benutzt. Naja, wenn du einen Mob hast, ist das Opfer erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass der Mob Momentum hat. Und ein Opfer kann man sich finden oder erfinden, wie man es möchte. Man braucht nur genügend Opfer, die man angreifen kann. Das ist der Grundgedanke dieser Ideologie. Bärendienst. Warum nehmen diese Aktivisten an, dass jeder nach ihrer Fassion glücklich werden muss und geben sich ziemlich militant, wenn das Gegenüber damit nicht konform geht? Ich glaube nicht, dass der LGBTQ-Bewegung damit in irgendeiner Weise gedient ist. Eher im Gegenteil. Ich habe meine Meinung zu dieser Art des Aktivismus bereits vor Jahren kundgetan, als die Debatte um Master und Slave auf ihrem Höhepunkt war. Ich achte alle Menschen gleichermaßen, muss das aber nicht vor mir hertragen, schon gar nicht in technischen Projekten. jetzt seid ihr dran. Ja, Technik ist, sollte illegal sein, weil Master und Slave erinnert an, weiß ich nicht, Osteuropäer. Okay, und das ist jetzt hier geschrieben von einem Herrn Ferdinand, scheinbar. Auf der Seite Linux News. War eine Zuschauereinsendung. Ja, und ich glaube, gefunden bei Arne Hoffmann. Ja, genau, bei Hoffmann. Genau. Ja, das hier ist eigentlich nur mal ein Reminder, dass manche Leute wirklich gar nichts verstehen auf der Mail. Also, Rammstein ist wieder unterwegs, jetzt spielen sie in Frankfurt. Haben sie 3 Tage jetzt, glaube ich, gespielt, ist, glaube ich, schon vorbei. War wohl, wenn man die Leute fragt, die da waren, großartig. Habe ja schon öfter gesagt, meins ist es nicht, aber ich bin halt auch nicht der Meinung, dass nach dem, was ich in den Medien gesehen habe und was die Justiz rausgefunden hat, irgendwie Demonstrationen gegen den Herrn Lindemann irgendwie wirklich Sinn machen. Ja, Skandalrocker macht Skandalrocker-Sachen. Boah, wow. Ja, mehr um 11. Ich verstehe es auch einfach wirklich nicht, warum dann halt immer noch da Leute hingehen und es immer noch... Kulturkampf. Kulturkampf, ja. Du bist ja ein ganz besonders großes Opfer, weil die Leute das ja nicht einsehen wollen. Musst du ja noch mehr kämpfen. Kannst du das kleine Plakat, was unten links in der Ecke von dem Bild ist, mal zeigen? Das fand ich so lustig. Die Gesichter kannst du rausscrollen vielleicht, damit nicht jemand sagt, wir zeigen hier irgendwen. Hier, Petrify the Rammstein mit einem Medusa-Kopf, da habe ich sehr gelacht. Aber gut. Ja, aber da hat sich jemand die Mühe gemacht, ein schönes Bild zu malen. Das muss man zumindest anerkennen, also die Leistung. Eine Sprecherin der Demo hat gesagt, wir finden es unerträglich, dass die Band nach wie vor Konzerte spielen kann. Was geht in euren stalinistischen Köpfen vor, Leute? Den mutmaßlichen Tätern wird weiter eine Bühne geliefert, obwohl es zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gab und sexualisierter Machtmissbrauch auf zahlreichen Ebenen stattgefunden hat. Habt ihr das mit Rammsteins Anwälten besprochen? Wir wollen den Opfern eine Stimme geben, eine Gerechtigkeit für uns herstellen, wenn die von Justizseite nicht gewährleistet wird. Ah, okay. Ihr glaubt, die Justiz ist irgendwie böse und auf der Seite des Patriarchats und deswegen haben die gesagt, nee, ohne eine harte Aussage von irgendwem können wir leider keine Gerichtsverhandlungen. Ja, deswegen müssen wir es auch weiter machen, weil sie genau dieses Narrativ aufrechterhalten müssen. Das ist ja wieder immer wieder da reingehen, ja, der Staat ist nicht, wir müssen die Gesetze ändern, wir müssen alles ändern, weil das reicht ja alles nicht. Wir gucken mal, sind schon wieder welche durchgekommen, die eigentlich hätten verurteilt werden müssen und die eigentlich hätten platt gemacht werden müssen. Also weiter, wählt die Grünen, macht weiter hier, weiter. Deswegen stellen sie sich da immer noch hin. Permanente Mobilisierung von deinem revolutionären Subjekt. Und am Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie Medusa geendet ist, nämlich der gute Perseus hat den Garaus gemacht. Sehr schön zu sehen im klassischen Kampf der Titanen von 1980 mit Tricks von Ray Harryhausen. Das waren noch Fantasy. Ach, guck mal da. Kaum rede ich von Fantasy und Science Fiction, dann kommt sie auch schön. Böse Orks, gierige Ferengi. Nein, welche Richtung könnte das gehen? Gierige Ferengi. Na. Hä? Hm? Leute, die sich die Hände reiben. Klingonen sind gewalttätig, Ferengi habsüchtig, Gangens ein bisschen dämlich, nichtmenschliche Wesen in Science-Fiction- und Fantasy-Welten werden oft ziemlich stereotyp dargestellt vom Deutschlandfunk als Feature. Lieber Deutschlandfunk, ihr habt es schon erkannt. Nichtmenschliche Wesen. Also ich würde behaupten, dass es bestimmt im Ork-Universum auch netten, lieben Ork gibt, der aber einfach aufgrund, wie eine Geschichte geschrieben wird, nicht in seinem individuellen Dasein als Ork stark beleuchtet wird, weil der Ork eben die Rolle hat, der Bösewicht zu sein. Und das ist Faschismus. Das ist aber auch und ein das, Vergleich eigentlich, ja. Diese Sachen sind ja komplett unterschiedlich. Also die Orks sind ja irgendwie, sind das nicht irgendwelche verkrüppelten Elfen eigentlich? Also das habe ich auch nicht verstanden. Ich darf ich kurz ausholen? Ich habe mir das also angehört, 54 Minuten lang gestern, weil ich erst dachte, dass es vielleicht ganz gut ein Food für einen Sonderstream wäre, ist es aber nicht, weil viel Musik drin und es geht relativ langsam. Also diese Sache, dass die Orks wirklich auch praktisch ein genetisches Experiment von Sauron waren, wo er Elben halt ja genetisch verändert hat, im Endeffekt, um die Orks zu erzeugen. Das wird nicht wirklich aufgegriffen. Aber es, schon. Aber es wird ganz klar gesagt, dass die Orks nichts weiter sind als ein Stand-in für Rassen oder Ethnien oder was auch immer für ein Wort du benutzt auf unserer Welt. Und dass wir praktisch unseren Rassismus, weil also die Rahmenhandlung ist so eine Runde Dragonlance-Rollenspiel, Dungeons and Dragons, soweit ich das rausgehört habe, spielen die, stellen dann erstmal ihre Charaktere vor und überhaupt. Und dann hast du immer die Sprecherin, die dann zwischen diesen Charaktervorstellungen halt dann fragt, so, du bist eine Elfe, über Elfen steht in der Tolkienpedia, sie sind alle stolz und schön. Aber sind alle Elfen stolz und schön? Und dann ist einer ein Zwerg und dann sagt sie, da steht, Zwerge sind habgierig und klein, aber sind alle Zwerge habgierig und klein? Also sie baut halt so dieses Ding auf, dass du dir Gedanken machst, stimmt das denn alles? Und dann kommt sie natürlich irgendwann auch zu echten Vergleichen und sagt, sind denn die Italiener alle extrovertiert? Stimmt das denn? Und das ist natürlich völlig dumm, weil ethnische Stereotype entstehen nicht daraus, auch wenn das hier gerne behauptet wird in dem Beitrag, dass alle Menschen einer bestimmten Region so sind, sondern dass es diese Stereotypen entstehen aus jahrhundertelanger Beobachtung, subjektiver Beobachtung eines Volkes, das das andere Volk beobachtet. Und irgendwann einigt man sich drauf auf diese Traits, die immer wieder vorkommen. Und dann haben die Italiener halt viel mit den Armen geredet und dann sagt man halt, die sind extrovertiert. Oder man sagt, die Norweger sind alle eher ein bisschen so depressiv drauf, weil die so wenig Sonne oder irgendwas. Aber niemand würde sagen, die müssen jetzt aber in meine Vorlage passen. Dieser introvertierte Italiener ist kein echter Italiener, weil er ist nicht extrovertiert. Wahrgenommen, offensichtlich. Eine Erzählung lebt ja auch vom Widerspruch. Das heißt, wenn du ein gutes Buch schreibst, präsentierst du jemanden Stereotyp und im Verlauf der Geschichte durchbricht die Person ein Stereotyp und dadurch entsteht ein Konflikt, der die Geschichte interessant macht. Also ja, keine Ahnung. Sie haben dann hier so eine Szene in dem Rollenspiel, wo Elbenschiffe irgendwie in einiger Entfernung vorbeifahren. Und dann würfelt die eine Tante halt drauf auf ihren Kulturcheck sozusagen und guckt dann, ob sie das erkennen kann. Dann sagt der Spielleiter, ja, die Schnitzereien an den Schiffen sehen so aus, dass du wahrscheinlich Qualinesti vor dir hast. Ich glaube, das sind die Waldelfen. Nee, das waren die Silbernesti. Ich weiß es nicht mehr. Lange her, dass ich Dragonlance gespielt habe. Und dann sagt diese blöde Kommentatorin total abfällig so, ja, aber ist es wirklich wichtig, welchem Stamm die Elben angehören, die auf dem Boot vorbeifahren? Und dann siehst du halt als Rollenspieler so, du hast gar nichts kapiert, Mädchen. Natürlich ist es wichtig. In welchem Verhältnis befinden sich deine Leute und diese Menschen? Vielleicht hast du einen Friedensvertrag mit den Qualinesti, aber Ärger mit den Silbernesti, dann möchtest du doch wissen, bevor du dich zu erkennen gibst, wer da in dem Schiff vorbeifährt. Aber das wird natürlich gleich wieder, und es wird eine Outgroup und eine Ingroup erzeugt und dann vor allem halt dann dieser Endschluss, dass das alles nur dazu da ist, dass wir unseren Rassismus dann ausleben können und zum Beispiel in ein Haus reingehen können als Spielecharaktere und dort alle Orks totschlagen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Also es wird nicht drüber nachgedacht, dass die Leute die Orks vielleicht totschlagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie nur als Bleistiftnotizen des Spielleiters auf einem Stück Papier existieren, sondern es wird gesagt, nein, hier institutionalisieren wir unseren Rassismus, dem wir dann nachgehen, aber es sind halt nur keine schwarzen Menschen oder irgendeine andere ethnische Gruppe, sondern es sind halt die Orks und da können wir das tun, da können wir diesem anscheinend jedem weißen Menschen innewohnenden Gefühl nachgeben, alles tothauen zu wollen, was fremd ist. Aber das, sie verstehen überhaupt nicht, inwieweit sich die Boshaftigkeit der Gegner einfach auch in vielen Rollenspielen einfach bedingt, damit du einen grundlegenden Konflikt überhaupt hast. Ich meine, du kannst auch Auenland spielen in der Friedenszeit. Ist halt ein bisschen doof, wenn das Härteste was ist, zu gucken, wo Bilbos Geldbörse hingeguckt gekommen ist, nachdem er sie verlegt hat, ist halt nicht so heroisch. Da braucht man vielleicht einen Sauron, der sagt, ich lege hier alle flach und brenne alles nieder. Aber, also, dann haben sie einen afrikanischen Erfinder von einem afrikanischen Tabletop-Rollenspiel oder, es war ein Online-Rollenspiel, ein MMO-rundenbasiertes irgendwas Online-Rollenspiel mit afrikanischem Hintergrund. Und da gibt es dann Fischmenschen und Schlangenmenschen und was weiß ich, aber das nennt er natürlich nicht Rassen, das nennt er irgendwie Herkunft. Aber es gibt auch noch Kultur und dann kann man halt irgendwie ein Fischmenschen-Barbar sein, aber auch ein Fisch-Menschen irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Ja? Und man kann das ganz alles ganz toll kombinieren. Und dann sagt er, ja, und man kann auch von der einen Herkunft in die andere wechseln in meinem Spiel. Und kann so also von einem Löwenmenschen zu einem Fischmenschen werden. Und dann sagt die, dann sagt diese Tante, ohne das weiter auszuführen, dann einfach Transfischmenschen. Und dann da habe ich fast meine Cola auf den Monitor gespuckt, weil, ja, Transfischmenschen. Ja, und dann haben sie noch einen Typen, den sie, ich glaube, es ist ein Entwickler, der dann sagt, also kleine Menschen als gierig zu framen, wie bei den Ferengi oder auch bei den Zwergen von Tolkien, das könnte sich heute ja gar keiner mehr erlauben. Das fand ich auch geil so. Man darf heute keine gierigen Zwerge mehr machen, das kann man sich nicht mehr erlauben in der heutigen Landschaft. Ne? Aber es gibt keine Unterdrückung kultureller irgendwie Kreativität. Aber man darf sich zum Beispiel Zwerge, wie sie klassisch sind, halt goldgierig, das erinnert manche Leute zu sehr an die Juden, weil sie selber zu doof sind, um zu relativieren oder um halt zu sagen, es muss nicht alles, wo ich gleich irgendwelche Assoziationen kriege, auch so gemeint sein. 54 Minuten meines Lebens, die mir niemand wiedergeben wird. Also ich empfehle eigentlich niemandem, sich das anzuhören, wenn er ein bisschen Ahnung von Fantasy-Rollenspielen und Fantasy allgemein hat, weil es wird wirklich auf die unappetitlichste Weise, auf oberflächlich irgendwie Unsinn erzählt. Traurig. Ja, den habe ich so ein bisschen als Platzhalter hier reingeräumt, den Artikel, wenn du wegen der Star Wars Serie The Acolyte zornig bist, hast du nicht aufgepasst, was in Star Wars passiert. Weiß nicht, ob jemand von euch den Unsinn verfolgt. Es gab hier sozusagen, am Anfang wurde gezeigt, wie ein Haufen Macht benutzende Hexen sterben und es wurde nicht klar gesagt, wie das passiert ist. Aber die haben gesagt, wir sind nirgendwo erwünscht, wir sind aus der ganzen Galaxis vertrieben und jetzt sind wir hier und dann waren Jedi da und am Ende waren sie alle tot. Und jetzt in der 7. Folge ist wohl dann auch wirklich halt gezeigt worden, dass es die Jedi waren, die aus Dummheit, Eigennützigkeit, Sturheit diese ganzen Frauen dort umgebracht haben, weil sie Angst hatten und so. Und dann haben sie den ganzen Laden mehr oder weniger platt gemacht, um das zu vertuschen und haben dann dem Jedi-Rat angelogen, was diese Angelegenheit angeht. Also eine komplette Dekonstruktion der Jedi innerhalb von irgendwie 30 Minuten oder so. Warte, was? Die Jedis sind jetzt böse? Ja, die wurden ja in der ganzen Serie schon sehr als amerikanische Polizei geframed, inklusive mit kommen sie mit erhobenen Händen aus dem Gebäude und so. Und ich habe von Anfang an gesagt, das wird so laufen, dass am Ende die Jedi die Bösen sind. Ich verfolge das ja bei Disparu oder ähnlichen Leuten oder beim Drinker, was in der Serie passiert, weil es mich einfach amüsiert inzwischen. Und ich hatte ein längeres Gespräch mit einer Woken-Bekannten, die gesagt hat, das wird auf keinen Fall passieren und das wäre zu einfach und das wird nicht passieren. Ich habe leider noch nicht mit ihr gesprochen, seit wir die Information haben, dass es halt eben doch passiert ist. Also es ist so ein ganz klares, ja, die amerikanische Gesellschaft und die Jedi als ihre Polizei sind zutiefst rassistisch, gemein und vor allem gegen queere Space-Hexen zutiefst herablassend, mörderisch und die sind gefährlich und man muss ihnen Einhalt gebieten und so schlimm sind die Sith noch gar nicht. Und das ist doch grau, das ist nicht schwarz-weiß, also die übliche kulturmarxistische Dekonstruktion, die im Endeffekt gerade in der Kultur alle Konturen komplett verschwinden lässt, jeden Kontrast löscht und nur einen grauen, geschmacklosen Brei erzeugt. Ja, vor allem, es ist halt dieses postmoderne Auflösen von einem Narrativ, wo du In den epischen Geschichten hast du ein klar definiertes Gutes, ein klar definiertes Böse und die Geschichte ist einfacher zu verarbeiten, wenn du sie liest. Natürlich ist die Welt mehr nuanciert wie klares Böse gegen klares Gute, aber all dieses Aufweichen von Standards und die Darstellung der Menschen nach, wenn Chinesen ist es Hochkultur, dass ein Charakter nicht nur gut, nicht nur böse ist, sondern eben Charakter ist, wie er eben ist, ist halt fragwürdig oder halt nicht fragwürdig in dem Sinne, dass man das nicht machen darf, sondern mich wundert es, wie man in ein bestehendes Franchise, was ja auf bestimmten Grundannahmen aufbaut, wie die ursprüngliche Geschichtserzählung von dannen gegangen ist, warum man dann innerhalb dieses geschlossenen Systems etwas rein initiiert, was als erzählerische Form ihren Platz in der Welt hat, aber halt hier einfach nur wie eine Botox-Spritze in die Lippen von einem toten Franchise wirkt. Also. Und was besonders perfide ist, diese Tante sagt halt auch, eure Handlungen, also die der Jedi, werden halt dazu führen, dass die Macht oder der Threat oder was auch immer aus dem Gleichgewicht gerät und das ganz katastrophal wird. Also Leslie Headland verurteilt die Jedi hier also auch noch zur Schuld am Imperium, an Darth Vader, an dem Imperator und allem, was noch kommen wird. Also komplett auch die Stützbalken unter dem Franchise weggeschlagen. Ein erschreckender Artikel aus, ach gut, die Opfergaben für die Klimastädte. Also da geht es um dieses Programm City 2030 oder irgend so ein Scheiß heißt das. Das sind Städte, die sich selbst auferlegen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Ja. Mit der Industrialisierung oder mit technischem Fortschritt? Wie stellen die sich das vor? Mit der EU-Mission klimaneutrale intelligente Städte werden derzeit 8 deutsche Städte auf eine Klimastadt-Kapitalplattform gelockt. Doch wissen die Bürgermeister und vor allem die Bürger der betroffenen Städte, auf was sie sich da einlassen? Neue Finanzplattform zur Unterstützung der Bestrebungen von Städten, die bei der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung im Klimawandel an den Klimawandel Vorreiter sind, hat die EU-Kommission das Ganze genannt. Und wenn du bereits schon fleißig warst, kannst du jetzt Finanzberatung von der Europäischen Investitionsbank erhalten. Außerdem können sie ihre Klimaprojekte einem Spektrum von Kapitalgebern präsentieren, das aus Krediteinrichtungen und Investoren des öffentlichen wie privaten Sektors besteht, wodurch sie leichter Kapital von zum Beispiel philanthropischen Stiftungen und aus nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen beziehen können. Im Fokus der Klimastadt-Kapitalplattform steht besonders die Mobilisierung von privatem Kapital. Oh, das hört sich mega faschistisch an. Also, es gibt verschiedene Städte, die da schon Ja gesagt haben. Madrid, Stockholm, Klagenfurt, Florenz, Marseille, Barcelona, Sevilla, Lissabon, Löwen, Malmö, Thessaloniki und Izmir. Izmir ist zwar außerhalb der EU, aber das wurde trotzdem mit ausgewählt. Das heißt, unser Geld geht dann auch an Erdogan. Das war ausgegeben. Ist innerhalb der EU. Erdogan gehört zur EU. Aus Deutschland sind derzeit Mannheim und Heidelberg dabei. 6 weitere deutsche Städte stehen in den Startlöchern. Aachen, Dortmund, Dresden, Leipzig, München und Münster. Nicht Frankfurt, nicht Hannover. Kein Stuttgart. Nur Mammon kriegt die Klimastadt. Der ist übrigens zum Fußball abgehauen. Oh, der Hund. Okay. Um das EU-Siegel verliehen zu bekommen, müssten die Städte Pläne einreichen, aus denen hervorgeht, wie sie bis 2030 klimaneutral werden wollen. Alle Menschen, die Auto fahren können, erschießen? Die Pläne werden von der EU-Kommission geprüft. Im Falle eines positiven Bescheids erhalten die Städte das begehrte EU-Missionssiegel, das den Zugang zu europäischen, nationalen, regionalen und privaten Investitionen erleichtern soll. Damit sollen die Städte zur Beschleunigung der Klimaneutralität beitragen, die die EU laut ihrem 2019 abgeschlossenen Green Deal bis 2050 erreichen will. Die EU-Kommission spricht hier sogar von einer rechtlich bindenden Verpflichtung. Ich freue mich schon, wenn wir dann 2051 dastehen und uns mit langen Peitschen kasteien müssen, weil wir das nicht eingehalten haben. Wenn es dann noch lange Peitschen gibt, wegen den Tieren für Leder, die wahrscheinlich verboten sind. Die Einführung der Klimaneutralität war ein Befehl. Ja. Ein Befehl. Ja, ne? Also könnt ihr euch dann schon überlegen. Ziel der EU-Städtemission ist es, bis 2030 insgesamt 100 klimaneutrale intelligente Städte zu realisieren, die als Experimentier- und Innovationszentren fungieren sollen, damit alle europäischen Städte bis 2050 ihrem Beispiel folgen können. Und in Heidelberg, juhu! Also, wer in einer C40-Stadt lebt, müsste sich demnach auf etliche konkrete Eingriffe in seinen Alltag gefasst machen. So soll die Ernährung auf überwiegend pflanzliche Produkte umgestellt und auf täglich höchstens 2500 Kilokalorien pro Person reduziert werden. Außerdem sollen pro Jahr höchstens 3 bis 8 neue Kleidungsstücke gekauft werden dürfen. Pro 1000 Einwohner sollen zudem nur noch höchstens 190 Fahrzeuge erlaubt sein und pro Person nur noch alle bis 2-3 Jahre ein Kurzstreckenflug. Laptops und ähnliche Geräte dürfen höchstens alle 7 Jahre ausgetauscht werden. Ne? Rechtlich verbindlich müssen die das dann einhalten, wenn sie das Geld haben wollen, mit dem sie jetzt gelockt werden. Ach gut, dass es das gibt. Ich liebe die EU. Gut, dass es die EU gibt. Der Artikel in voller Länge auf der Achse des Guten. Mal lesen, falls ihr in Heidelberg wohnt, würde ich empfehlen. Hallo OPEX übrigens. Oder Mannem, Vokum Scheel, Mannem. Ja. Genau, wir kommen jetzt mal zu einem von Mammons Artikeln. Es gibt einen Liefertermin für den ersten grünen Wasserstoff. Nämlich irgendwie nächstes Jahr. Man möchte, Moment, 2027, man verzeih mir. 2027 soll jetzt aus Ägypten Ammoniak kommen und in Deutschland zu grünem Wasserstoff umgewandelt werden. Wie Wasserstoff grün ist, wenn er von Ägypten nach Hamburg oder wo auch immer gefahren ist. Mit so einem scheiß großen Tanker. Weiß ich nicht, aber wird der Robert sich schon schön rechnen. In Ägypten werden dafür neue Solar- und Windkraftwerke gebaut. Ja, dürfen wir die dann auch besichtigen, damit wir sicher sind, dass die auch da sind, wenn wir Zuschüsse geben? Nein, dürfen wir nicht. Also ich habe eine Idee, wie der grün werden kann. Wahrscheinlich dadurch, dass entweder ganz viele Algen mit in dem Wasser sind oder dass das Schiff, der Dampfer, der das dann nach Hamburg fährt, irgendwie so verrostet ist, dass das schon grün oxidiert ist. Herr Habeck sagt, die Verfügbarkeit preisgünstiger grüner Energie, nun auch in Form von Wasserstoff, wird auch in Zukunft ein wichtiger Standortfaktor für die Industrie sein. Deutschland will Leitmarkt für die Wasserstoffwirtschaft werden. Deswegen importieren wir den aus Ägypten. Es wird davon ausgegangen, dass Deutschland langfristig etwa ein Drittel des Bedarfs selbst produzieren kann. Der Rest muss eingeführt werden, und zwar anal. Weniger Steuern für Zuwanderer, wie sinnvoll dieser Ampelplan ist, ist ein Fokusartikel über den Plan, Fachkräften aus dem Ausland in Zukunft für das erste Jahr 30, für das zweite Jahr 20 und für das dritte Jahr 10% auf die Einkommensteuer zu geben. Da ist eine Modellrechnung drin mit 45.000 Euro. Da ist das irgendwie insgesamt ein Vorteil von knapp 5 Mille nach den 3 Jahren. Auch nicht die Welt, könnte man sagen, sagt der Artikel auch. Ja, und wenn wir damit wirklich jemanden kriegen, der dann auch hält, was er verspricht und hier irgendwie als Fachkraft arbeitet und beiträgt und eben nicht irgendwie in zwielichtige Moscheen geht, oder damit kannst von du zumindest mal deine fordert. Deine Küche einrichten, wenn du hier einziehst. Also, wenn du hier aber herkommst. Aber auch wenn das natürlich so ist, sagt er am Ende des Artikels auch, er kann natürlich verstehen, dass die deutschen Arbeiter, die Eingeborenen, praktisch genauso davon ziemlich angepisst sind, weil sie kriegen hinten und vorne immer mehr weggenommen. Wir hatten ja gerade den Steuerzahler-Gedenktag am 11. Juli, ab dem Menschen in Deutschland für sich selber arbeiten, anstatt für den Staat. Da geht es ja um das Gesamte. Hier geht es ja nur um die Einkommensteuer, muss man auch nochmal sagen. Also die zahlen volle Sozialbeiträge in der Zeit. Ja, also deswegen, ich halte es auch für psychologisch für eine idiotische Idee im Moment, weil ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich ein Facharbeiter wäre, dann würde ich mir aktuelle Bilder aus Deutschland angucken, dann ist die Schweiz schön oder Österreich oder vielleicht Amerika oder so. Keine Ahnung, Ja, oder Deutschland Großbritannien. halt nicht. Nö. Großbritannien. Ich würde aber sagen, Naja, dass ich es in vielen weiß Städten in Amerika immer noch viel, viel schlimmer aussieht als in Deutschland. Aber ja. Muss ja nicht in die Stadt ziehen, in Amerika. Aber in Deutschland muss man auch nicht in die Stadt ziehen. Kann man auch aufs Land ziehen. Da sieht es auch schöner aus. Also. Ja, Sachsen hat Bitcoin verkauft und dadurch ist unter anderem dadurch, aber auch durch große andere Verkäufe, weil es gibt immer noch irgendwie Verkäufe von dieser Plattform, die damals platt gegangen ist. Und dann hat der Insolvenzverwalter irgendwann letztens irgendwie die verbliebenen Bitcoin ausgezahlt an die geprellten Kunden. Und der Bitcoin war wohl bei 72.000 Anfang Juni und inzwischen liegt das Ganze bei 58 mit einem niedrigsten Kurs von unter 54.000 Dollar. Also Deutschland hat insgesamt wohl 50.000 Bitcoins aus kriminellen Geschäften verkauft. Ich weiß nicht, ob das so eine richtig gute Idee war oder ob man da vielleicht noch ein bisschen hätte warten sollen, aber das wissen andere Leute. Für mich ist dieses Krypto-Zeug alles ein Buch mit sieben Siegeln. Ist mir auch zu anstrengend, muss ich sagen. Aber ja, Sachsen hat die verkauft, jetzt sind sie weg, ne? Aber Sachsen hat Geld. Yeah, Sachsen. So, dann haben wir ein Problem, das vor allem Ostdeutschland betrifft, nämlich den Leerstand von Wohnungen. Es ist lustig, also die Wohnungswirtschaft verlangt Abrisse, was ich verrückt finde, weil man hat doch sonst immer das Gefühl, es sind einfach zu wenig, es sind zu wenig Wohnungen. Ostdeutschland hat aber eine Leerstandsquote von 5,9%, während es in ostdeutschen Ballungsräumen mit Wohnraum knapp wird, wie zum Beispiel in Potsdam, kommt es im ländlichen Raum zu bis zu 15% Leerstand und mehr. Flächendeckendes Problem. Bundesweit ergab es nach Erhebung des Zensus zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 1,9 Millionen Wohnungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt werden. Das entspricht einer Leerstandsquote von 4,3%. Auch Regionen in Westdeutschland sind danach betroffen, etwa in der Eifel, Franken oder im Saarland. Ja, überall da, wo du nirgendwo bist halt. Ja. Doch vor allem im Osten dürfte der Abriss oder Teilrückbau von Wohnungen weiterhin geboten sein. Leerstand kostet Geld, sagt Jens Zillmann, Chef des Verbands der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt. Ein Anhalten der Leerstand von 15% darüber hinaus ist unternehmensgefährdet, dann muss Wohnraum vom Markt genommen werden. Auch interessant, ne? Also hier möchte man bitte die Preise hochhalten, so hoch wie möglich. Deswegen müssen überzählige Wohnungen weg, während wir Hunderttausende pro Woche irgendwie, nee, das ist übertrieben, aber pro Jahr ins Land lassen. Ja. War es das schon? Yes. Das Ach war komm, schon. eine Fördert, was Minute. der Freier dient, zerschmettert, was er schadet. Hast Vor allem die recht. leerstehenden Wohnungen, besetzt die alle, dringt dort ein, quartiert euch einfach ein und zahlt keine Miete. Hast du noch was vermisst Revolution oder wie, jetzt, mehr Mars? Straftaten. Was? Hast du noch was vermisst, Mars? Nee, ich die ganzen Tweets von Mammon vermisst hast, ja, die hat er ja vergessen, auf Speichern zu drücken oder so. Ja, die sehe ich bis jetzt auch nicht. Nee, es war, glaube ich, alles. Irgendwas mit Elon Musk hatte ich hier noch. Aber da hast du, glaube ich, eine andere Quelle noch. Ja. Egal. Nee, das hat nichts mit der EM zu tun, Hinkelstein. Also bei mir nicht. Ich werde mir das ganz sicher nicht angucken. Ich habe mir bisher nur eine Halbzeit angucken müssen, weil andere das angucken wollten. Ich verzichte auf diesen ganzen Kommerz-Scheiß. Ja, Sloan News Week. Ich glaube, meine nächste Woche wird ein bisschen mehr News Week. Ich glaube, da wird noch so einiges durchdrehen. Kommt jetzt irgendwie alles. Der Präsident wird angeschossen. Chris sagt Sloan News. Na, das sagt jemand im Chat hier. Also es war vergangene Woche, ist ja jetzt quasi das andere mit dem Präsidenten, das war ja alles quasi heute, also von uns aus gesehen. Der Tote auf der Veranstaltung ist übrigens ein 50-jähriger Familienvater, Feuerwehrmann. Krass. Ganz zur Arbeit geleistet, das Arschloch, das da geschossen hat. Jemanden, der halt wirklich wichtig für die Community ist, einfach zu erschießen, weil er seine politische Meinung nicht mag. Jemand, der dann ins Haus reinrennt, wenn alle anderen rausrennen. Ja. Und der wird erschossen, weil er auf der falschen Tribüne steht. Wer weiß, wie viele Menschenleben der Mann, wenn er 50 ist, schon gerettet hat, ne? Ja, wir haben ja bei Destiny gehört, der ist ja von einem Verräter. Destiny! Entschuldigung. Dann gibt das ja gar nichts. Nee, der Mars guckt nicht die kommerzfreie Formel 1. Die guckt er nicht mehr wirklich. Ich schaue mir mal eine Zusammenfassung auf YouTube an. Ansonsten schaue ich lieber Langstreckenrennen. Ist auch Geld drin, aber da können die Leute noch ins Fahrerlager. Verschmettert, was sie scheidet. Geht in den Wald, kauft Miete pro Kopf und Knicklicht, geht auf das SafeSpace.net. Schaut euch das Mammon-Magazin an. Ja. Wir sind 3 Stunden, ich finde diese Shorts heutzutage nicht gut. Du hast doch noch die bunten Fische, der Investigativsee und unsere ganzen anderen wunderschönen Republika-Streams der letzten Wochen. Wer noch nichts davon mitgekriegt hat. Wir haben in letzter Zeit donnerstags immer einen Sonderstream gemacht. Und wer noch nicht genug hat nach all dem Affenkram am Sonntagabend, kann sich da dran weiden. Schönen Abend da draußen. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Tschüss.